Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Wir sind jetzt in der Multifunktionsstelle Raido, unterirdische Bahnhof. Bei brennenden Zügen oder Nothalt müssen die Leute hier praktisch über die Nothaltestellen den Zug verlassen, gehen über ein Fluchtstollensystem in einen wartenden Zug. Und wir befinden uns momentan im Bereich des Angriffspunkts der Multifunktionsstelle hier in Raido. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau. Heute befinden sich 1600 Meter Felsmassiv über unseren Köpfen. Wir befinden uns heute auf einer der Baustellen des Gotthard-Basistunnels. Der Gotthard-Basistunnel soll einmal der längste Eisenbahntunnel der Welt werden. Er wird dann 57 Kilometer lang sein. Wir befinden uns hier in einer der beiden Tunnelröhren. In diese Tunnelröhre sind wir gelangt von Raido aus. Das ist ein Ort im Tessin. Und Raido ist ein sogenannter Zwischenangriff, das heißt, es ist eine Stelle, die später mitten im Tunnel liegen wird und von der aus der Tunnel weiter in Richtung Norden vorangetrieben wird. Mit uns hier unten ist Hans Gammel. Hans Gammel von der Bauleitung Amberg Engineering, Ingenieurgemeinschaft Direktion dei Lavori in Raido. Bei unserer Besichtigung der Baustelle in Raido haben wir uns zunächst ungefähr anderthalb Stunden mit Hans Gammel im Tunnel aufgehalten. Er hat uns die interessantesten Aspekte der Baustelle erläutert. Danach haben wir mit vier verschiedenen Mitarbeitern Interviews geführt, die uns die Baustelle des Gotthard-Basistunnels alle aus ihrer Perspektive geschildert haben. Nachher in der Episode also die vier Interviews. Zunächst Albert Schmid, der Chefbauleiter, dann Luca Bonzanigo, der Chef der Geologengruppe in Raido, dann Jens Klassen, der Produktionsleiter, zuständig unter anderem für den Vortrieb, und dann Ivo Bölsterli, dem Leiter der Logistik. In den Bürocontainern der Bauleitung im sommerlichen Raido haben wir uns einen Overall und Gummistiefel angezogen, wir haben einen Helm bekommen und einen sogenannten Selbstretter, dazu später noch mehr. Und dann sind wir mit einem PKW über den Zugangsstollen zu den Tunnelröhren gefahren. Der Zugangsstollen ist so groß wie manch anderer Autotunnel, allerdings deutlich steiler, denn wir mussten von ungefähr 700 Meter über dem Meer am Eingang des Stollens auf 300 Meter Höhe des Tunnelniveaus runterfahren und entsprechend hatten wir ein ziemliches Gefälle auf der Strecke. Wo wir hier sind, kommt ein großes Bauwerk, ein zweistöckiges Bauwerk hin, in dem praktisch Bahntechnik etc. Lüftung, alles hier eingebaut wird. Es ist gerade Wartungsschicht, das bedeutet, dass keine Vortriebsarbeiten oder Auskleidearbeiten stattfinden, sondern die Gerätschaften gewartet werden. Das bedeutet, dass es im Tunnel relativ ruhig ist. Ganz praktisch für unsere Aufnahmen. Die Tunnelbohrmaschine bekommen wir leider nicht zu Gesicht. Die befindet sich nämlich einige Kilometer nördlich von uns, zu weit zum Laufen. Und zum jetzigen Zeitpunkt fährt gerade kein Zug dorthin. Stattdessen besichtigen wir mit Hans Gammel den Wurm. Der Wurm dient dazu, die Innenschale herzustellen. Man hat verschiedene Arbeitsgänge. Hier muss eigentlich die Abdichtung eingebracht werden, die Bewehrung oder Armierung. Und man hat hier zwei Bereiche, wo der Beton eingebaut wird. Einmal als Vorläufer, das heißt also, man hat eine Stirnschalung, man muss viel Arbeit in die Seitenschalung oder die Stirnschalung aufwenden. Dahinter hat man da klar den Nachläufer und der springt einfach in die Blöcke ein. Also wie so ein Pilgerschritt wird ein Block nach dem Block gebaut. Im Schnitt sind 200 Kubikmeter Beton hier einzubauen. Hier aufgrund des Sprengvortriebs und nicht eingerichteter Deformationen hat man so 300 Kubikmeter. Für den Material- und Personentransport im Tunnel während der Bauzeit werden Züge eingesetzt. Dazu liegen im Tunnel pro Tunnelröhre zwei sogenannte Baugleise, auf denen je ein Zug fahren kann. Die Schienen sind allerdings so konstruiert, dass der Zug auch auf den inneren Schwellen der beiden Gleise fahren kann. Das ist insofern praktisch, als jetzt dieser Wurm auf den äußeren beiden Schwellen steht, hoch genug, sodass auf den inneren beiden Schwellen der Zug unter dem Wurm durchfahren kann. Das hören wir gerade. Die Alarmsirene hat damit zu tun, dass auf dem Wurm ja potenziell gearbeitet wird und wenn ein Zug kommt, die Arbeiter eben auf den kommenden Zug per Sirene aufmerksam gemacht werden. Es gibt natürlich außer diesen Warnsirenen noch weitere Maßnahmen, die zur Sicherheit der Arbeiter im Tunnel dienen. Wie schon am Anfang erwähnt, haben wir den sogenannten Selbstretter dabei. Das ist so ein kleiner Rucksack, in dem ist ein Gerät drin mit so einer Atemmaske. Und dieser Selbstretter stellt einem im Notfall Atemluft für ungefähr 50 Minuten zur Verfügung. Das funktioniert über chemische Prozesse. Wenn ein Notfall im Tunnel eintritt, also zum Beispiel ein Brand und damit Rauchentwicklung, dann setzt man diesen Selbstretter auf und begibt sich dann zu einem der Rettungscontainer. Das sind eben so Container, die in regelmäßigen Abständen im Tunnel stehen und wo man eine gewisse Infrastruktur zur Verfügung hat, die einem dann zum Überleben dient für eine gewisse Zeit. Luft, Druckluft und Wasser ist eine separate Versorgung, dass bis wo die Feuerwehr kommt, die Leute sich dann aufhalten. Eine separate Telefonverbindung nach außen zur Leitstelle, wo wir runtergefahren sind, ist vorhanden. Und die Leute bleiben praktisch komplett dann in der Zeit im Container. Auch während des normalen Arbeitsbetriebs steht die Arbeitssicherheit natürlich im Vordergrund. Das bedeutet unter anderem, dass sichergestellt werden muss, dass immer genügend saubere Atemluft zur Verfügung steht. Die Arbeitstemperatur darf nicht über 28 Grad kommen. Aufgrund von geologischen Prozessen und auch von der Abwärme der Baumaschinen kann das, wenn man nicht kühlen würde, ganz schön warm werden. 28 Grad sind aber auch so ganz schön warm. Uns läuft beiden das Wasser runter, obwohl wir eigentlich hier unten nichts tun. Was man jetzt gerade im Hintergrund hört, ist das Geräusch von großen Lüftern, die Frischluft über den Zugangsstollen in den Tunnel transportieren. Damit ist unser Aufenthalt im Tunnel zu Ende. Wir gehen zurück zum Parkplatz unseres PKWs und dort begegnen wir dem gut ausgebauten schweizerischen Nahverkehrsnetz. Da steht nämlich ein Postbus, der zum Transport der Arbeiter in und aus dem Tunnel genutzt wird. Wir steigen also in unser Auto und fahren die lange, steile Straße hinauf wieder ans Tageslicht und freuen uns über die frische Luft und die angenehmen Temperaturen, die draußen herrschen. So, nachdem wir jetzt aus dem Tunnel raus sind, als erstes Interview ein Gespräch mit Albert Schmid, dem Leiter der Bauleitung in Faido. Mein Name ist Albert Schmid. Ich bin diplomierter Bauingenieur, habe an der ETH in Zürich und in Lausanne studiert, habe mein Diplom auch im Untertagebau gemacht und arbeite für Amberg Engineering. Wir sind zusammen mit zwei anderen Firmen hier am Gotthard Südteil beteiligt. Wir machen also die Projektierung, die Bauleitung vom Südteil, das ist Bodio, Faido und auch Zedrun, sind also etwa fast 60% des gesamten Tunnels. Und ich arbeite jetzt bereits 11 Jahre für den Untertagebau bei dieser Firma und bin hier auf Platz in Faido seit Herbst 2001. Okay, und wie müssen wir uns Ihren Arbeitsalltag hier konkret vorstellen? Also ich bin hier als Chefbauleiter, ursprünglich war ich mal Stellvertreter, inzwischen bin ich Chefbauleiter hier auf dem Abschnitt Faido. Das umfasst natürlich einerseits mal die Leitung der Bauleitung an sich hier mit etwa 20, 25 Mitarbeitern. Da gibt es sehr viele Sitzungen mit dem Unternehmer oder auch mit dem Bauherrn, die man organisieren und abhalten muss. Es kommt auch Gott sei Dank hin und wieder vor, dass ich in den Tunnel gehen muss oder darf. Also mir das Bauwerk an sich selber zu Gemüte führen kann, schauen, was arbeiten die da alles. Und geht das auch alles den rechten Dingen zu? Also wie schaut die Qualität aus? Gibt es spezielle Probleme, die man besprechen muss und so weiter? Also es sind sehr umfangreiche Sachen, die man hier täglich machen muss. Natürlich auch sehr viel Bürokram, die man erledigen muss und eigentlich eine relativ interessante und kurzweilige Arbeit. Dann würde ich Sie bitten, uns kurz einen Überblick zu geben über den Gotthard-Basistunnel bzw. über die Arbeiten am Gotthard-Basistunnel und insbesondere was hier in Faido passiert. Also hier in Faido ist ein Bauabschnitt oder ein Teilabschnitt vom ganzen Tunnel. Der ganze Tunnel hat 5 Abschnitte. Davon ist also hier einer in Faido, das ist ein Zwischenangriff. Das heißt, wir haben uns mit einem Zugangsstollen auf das Niveau des Basistunnels durchgearbeitet. Das ist ein Zugangsstollen mit etwa 12% Gefälle und 2,8 Kilometer Länge. Muss man sich vorstellen, das geht schnurgerade den Berg hinunter mit diesem Gefälle, 12%. Und dann ist man erstmal auf dem Punkt, wo die zwei Tunnelachsen im Berg sich nicht kreuzen, aber treffen, oder von Norden und Süden. Und von da weg, von diesem Punkt, haben wir dann eine Station, also eine Multifunktionsstelle, gesprengt. Das sind etwa knapp 10 Kilometer Stollen. Und haben dann die Vortriebsarbeiten in Richtung Sedrun in Angriff genommen, die zurzeit ausgeführt werden. Wie lange wird hier schon gearbeitet und bis wann ungefähr sind Sie fertig? Wenn man das genau nimmt, seit 1993 ist man daran, wenn man die ganze Vorgeschichte auch in Betracht zieht, die sich um die Problematik der Piora herumgedreht hat. Also Piora kommen wir vielleicht später noch dazu, das ist eine geologische Störzone gewesen, wo man sehr befürchtet hat, die aber nicht so schlimm hervorgekommen ist, wie man das gemeint hat. Und wenn man das so betrachtet, dann ist man also schon relativ lange an diesem Teilabschnitt in Arbeit. Und man kann auch sagen, jetzt, wenn man die Vorausschau macht, in etwa einem guten Jahr werden wir die Vortriebe von Faido und der Vortrieb von Sedrun, werden diese zwei Vortriebe aneinander treffen und wir werden den Durchschlag dann feiern können. Wie viel muss konkret noch gebohrt werden? Also das sind jetzt ja, gute 5 Kilometer, die jetzt noch fehlen zwischen beiden Vortrieben. Wir bewegen uns mit 2 Tunnelbohrmaschinen in Richtung Norden und in Sedrun wird hingegen gesprengt. Also da arbeitet man mit Sprengstoffen in der herkömmlichen Arbeitsweise. Die haben etwa so eine Leistung von 1 bis 3, wenn es gut geht, vielleicht 5 Meter am Tag und wir machen je nachdem bis zu 30 Meter am Tag, wenn es ganz gut geht. Also es sind ganz unterschiedliche Arbeitsmethoden mit auch unterschiedlichen Leistungen, die da resultieren. Wobei, dass man auch sagen muss, das eine hat auch Vorteile und Nachteile. In Sedrun hätte man keine Tunnelbohrmaschine einsetzen können, weil es einfach geologisch gesehen nicht opportun war, solche Maschinen dort einzusetzen. Darüber werden wir uns nachher noch im Detail mit dem Herrn Klassen unterhalten. Die Baustelle hier hat ja doch einiges an Equipment außerhalb des Berges. Bauleitung, Zufahrtsstraßen, Abraumhalden. Wird das alles wieder zurückgebaut, wenn die Baustelle beendet ist? Und was passiert mit dem Zugangsstollen in Faido? Wird der zugemacht? Dient der zur Belüftung? Dieser Zugangsstollen, wo ich anfangs erwähnt habe, das ist auch ein späterer Nutzungsfall. Ein Lüftungsstollen, da hat es eine Zwischendecke drin. Und man braucht diesen Stollen nicht jetzt in erster Linie, um den Tunnel später zu lüften, sondern um in einem Brandfall die entstehenden Gase abzusaugen. Man wird hier am Portal, wo sie runtergefahren sind, wird man ein Lüftungsbauwerk erstellen. Man wird also von dieser ganzen Baustelle nur noch vielleicht einen 30, 40 Meter hohen Kamin sehen, der nur ausnahmsweise hoffentlich in Betrieb kommt, wenn wirklich ein Brandfall im Tunnel ist und wo man dann eben diese Abgase dann versucht abzusaugen. Ansonsten bleibt dieser Zugang für Servicearbeiten natürlich offen. Wenn es Servicearbeiten zu tun gibt im Tunnel oder sei es in der Multifunktionsstelle, wird man diesen Zugang brauchen. Aber ansonsten ist es nicht vorgesehen, dass man irgendwie den Tunnel betreten kann von Faido aus. Und das ganze Areal hier auf der Baustelle, wo Sie jetzt gesehen haben, hier im Tal, wir sind in einem Bergtal im Tessin, das wird man so gut wie möglich wieder den Umständen oder den Gegebenheiten zurückführen, wie das vor langer Zeit mal, kann man sagen, der Fall war, also wie das vorgefunden wurde. Man wird das wieder abbauen, diese Geräte, diese Installation und das begrünen und wer weiß, was es alles dann noch hier gibt. Bezogen auf die gesamte Länge des Gotthard-Basistunnels, welche Angriffspunkte und Baustellen gibt es neben Faido sonst noch? Auf der ganzen Achse bezogen haben wir neben dem Südportal in Bodio den Zugang hier in Faido, dann noch den Zwischenangriff in Sedrun. Das ist eine nicht gerade Hochgebirgs-, aber doch auch eine alpine Baustelle, die über einen 800 Meter tiefen Schacht erschlossen ist. Das ist vielleicht die spektakulärste Baustelle, weil sie doch logistisch sehr schwierig zu erreichen ist. Zuerst einen kilometerlangen Zugangsstollen, dann einen 800 Meter langen Schacht und erst dann sind sie auf dem Niveau des Tunnels. Dann haben wir in Amsteg noch einen Zwischenangriff. Der ist allerdings schon beendet. Man hat da mit 2 Tunnelbohrmaschinen Richtung Süden, Richtung Sedrun gefräst und diesen Vortrieb erfolgreich abgeschlossen. Also die 2 Abschnitte Sedrun und Amsteg sind miteinander verbunden. Und wir haben im Norden den Angriff Erstfeld, das ist das Nordportal. Und auch da konnte man im letzten Monat den Durchschlag feiern zwischen Erstfeld und Amsteg. Auf welchen Baustellen wird jetzt gerade noch gearbeitet? Also zurzeit werden in Amsteg kein Vortrieb gemacht, im Boden auch nicht mehr. Zurzeit laufen die Vortriebe in Erstfeld, in Sedrun Richtung Süden und bei uns in Faido Richtung Norden. Das sind die Hauptvortriebsarbeitsstellen. Dann wird natürlich auf der ganzen Achse in irgendeiner Form noch gebaut, sei es Innengewölbe, Betonarbeiten, Rigolen verlegen und so weiter. Das sind sehr viele Sachen, die da noch am Laufen sind. Wie viele Mitarbeiter arbeiten denn hier an der Gotthard-Baustelle insgesamt? Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich das eigentlich nur für hier, für meine Baustelle oder für unsere Baustelle kenne. Ich sage jetzt mal, es sind ungefähr 2.500 Leute auf der ganzen Achse, die auf der Baustelle arbeiten. Hier in Faido und im Bodium sind es von der Unternehmerseite her über 820 Leute. Das ist aber ohne die weiteren Unternehmungen, die über Tage zum Beispiel Materialaufbereitung arbeiten oder jetzt auch Bauleitungen oder auch Oberbauleitungen umfasst. Also insgesamt würde ich sagen, hier im Tessin sind es gegen 900 Leute. Welche Art von Sicherheitsvorkehrungen gibt es hier für die Mitarbeiter? Müssen die sich irgendwie registrieren, wenn die in den Tunnel gehen? Ja, das ist richtig. Also jeder Mitarbeiter, der den Tunnel betritt, muss natürlich Kenntnis haben über den Tunnel selber. Wo sind die möglichen Fluchtwege? Er muss sich registrieren. Das ist heute mit einem modernen Gerät der Fall. Also man hat einen Art Badge, man wird elektronisch erfasst. Die Daten hat man vorhin bereits aufgenommen und wenn diese Person durch die Kontrolle geht, dann weiß das Erfassungssystem, dass jetzt der Herr X und Y, die sind jetzt im Tunnel. Man kann auch ungefähr lokalisieren, wo die Personen unterwegs sind, also abschnittsweise. Man weiß, sind die jetzt im südlichen Teil oder sind die im nördlichen Teil oder sind die im Zugangsstollen. Also ganz grob kann man auch die Leute lokalisieren. Und die Leute müssen auch ausgebildet sein, sicherheitsmäßig. Sie müssen ausgerüstet sein mit einem Selbstretter. Das ist ein kleiner Rucksack mit einem Sauerstoffgerät drin, wo man etwa für 50 Minuten eine Sauerstoffversorgung hat und in dieser Zeit möglichst einen Rettungscontainer aufsuchen kann. Sie haben gerade die Selbstretter-Rucksäcke erwähnt. Vorhin hat Herr Gammel bei unserem kleinen Rundgang durch den Tunnel schon die Container angesprochen. Welche Sicherheitsinfrastruktur gibt es denn sonst noch? Die leitenden Mitarbeiter, also sag jetzt mal Stufe Polier, Bauführer, Elektriker und so weiter, auch Bauleiter, die sind ausgerüstet auch mit einem Funk. Also so hat man mal zumindest die Kommunikation mit der Leitstelle, man hat die Kommunikation mit den Kollegen. Jeder Mitarbeiter hat eine Sicherheitsausrüstung, sprich Helm, einen Schutzanzug mit reflektierenden Streifen, sodass man die Leute auch in der Dunkelheit mit einem Scheinwerfer sofort sieht. Man hat Schutzstiefel und man hat, wie gesagt, dieser Selbstretter, wo man sich selbstständig dann auch retten kann, also wo man einfach eine autonome Sauerstoffversorgung hat. Dann hat es aber auch sogenannte Schutzcontainer. Diese Schutzcontainer muss man sich vorstellen wie so eine Metallkiste, die relativ etwa 5 Meter lang ist und 3x3 Meter groß ist ungefähr. Die ist angeschlossen an eine eigene Sauerstoffleitung. Die ist einbetoniert in der Sohle. Und diese Sauerstoffleitung, die geht im Zugangsstollen raus bis zum Portal und damit haben wir eigentlich gewährleistet, dass diese punktuell angeordneten Sauerstoff-Selbstretter, dass diese auch belüftet werden von einem unabhängigen Lüftungssystem. Also da, diese Orte sucht man auf in einem Brandfall und da hat man die Gewähr, dass man sicher und saubere Luft einatmen kann. Gibt es auch eine eigene Feuerwehr, so eine Art Werksfeuerwehr? Es gibt in dem Sinne nicht direkt eine Werksfeuerwehr, aber man hat hier die Lösung gefunden mit der Feuerwehr, die ja hier im Tal ist, also mit den Ereignisdiensten hier im Tal. Mit diesen Leuten, mit diesen Unternehmungen oder Organisationen arbeitet man zusammen, die machen auch regelmäßig Übungen. Dann hat man aber auch unternehmerseits gewisse Personen, die im Tunnel arbeiten, eine spezielle Ausbildung gemacht, sogenannte Scouts, die gewisse Funktionen übernehmen können, also die einfach weitreichend ausgebildet sind für Notfallereignisse und die dann auch mit diesen Ereignisdiensten zusammenarbeiten würden, wenn es ein solches Ereignis gäbe. Sowohl Herr Gammel im Rahmen der Tunnelbesichtigung als auch Sie vor ein paar Minuten haben diese Multifunktionsstelle erwähnt. Können Sie kurz erläutern, um was es da handelt? Was ist eine Multifunktionsstelle? Wie gesagt, man kommt mit dem Zugangsstollen hinunter. da öffnet sich der Querschnitt in eine große Querkaverne, die die zwei Einspurröhren quert. Diese Kaverne wird später genutzt, um technische Installationen zu montieren und zu platzieren. Das sind einerseits elektrische Sachen, Steuerungsinstallationen. Dann haben wir aber auch einen Tunnelwechsel, also einen Spurwechsel, damit dass die Züge von der Weströhre in die Oströhre und umgekehrt wechseln können. Das haben wir auch in Sedrun. Wenn man das jetzt auf der ganzen Tunnellänge anschaut, dann ist das etwa in den Drittelspunkten. Also man hat nach einem Drittel hat man die Möglichkeit, dass der Tunnel von einer Röhre in die andere Röhre wechseln kann. Das ist einerseits betriebstechnisch bedingt. Das kann ja sein, dass mal eine gewisse Strecke Unterhalt gemacht werden muss. Da muss man trotzdem den Tunnel nutzen können. Da wird man den Tunnel halt auf zwei Drittel im jeweiligen Einspurbetrieb führen und auf dem letzten Drittel wird man dann halt eben richtungsweise getrennt oder einfach, je nachdem, wie es der Fahrplan dann erlaubt, wird man einen einspurigen Betrieb dann haben. Neben dem hat man auch eine Nothalterstelle. Also wenn man jetzt zum Beispiel eben einen Zug hat, der brennen sollte, was man sicher nicht hofft, oder einen Pannenzug hat, dann besteht die Möglichkeit, dass dieser Zug in dieser Station einfährt. Das ist ähnlich wie ein kleiner Bahnhof, kann man sich das vorstellen. Und dann haben die Leute, die Passagiere, die Möglichkeit, über separate Fluchtstollen den Zug zu verlassen. Dieser Fluchtstollen ist separat belüftet. Die Leute sind in Sicherheit und können so über eine bestimmte Strecke auf die andere Seite wechseln, auf die andere Seite der zweiten Röhre, also wo dann ein zweiter Zug kommt und die Leute in Empfang nimmt. Das ist also die sogenannte Nothalterstelle. Und das sind eigentlich die drei Hauptfunktionen. Also einerseits die technischen Installationen, die wir einbauen werden, und andererseits Spurwechsel und die Nothalterstelle. Das sind eigentlich die drei Hauptpunkte. Was passiert mit einem havarierten Zug, wenn er nicht bis zur Multifunktionsstelle vorwärts kommt, wenn er irgendwo dazwischen stecken bleibt? Wenn der Zug es nicht schafft, in die Multifunktionsstelle zu fahren, also wenn der Zug irgendwo zwischen Portal oder Multifunktionsstelle in diesen Drittelspunkten irgendwo stecken bleibt, dann hat man immer noch die Möglichkeit, die andere Röhre über einen Querschlag, das ist eine Querverbindung zwischen diesen zwei Röhren, die man alle 320, 325 Meter erstellt, hat man also immer noch die Möglichkeit, über einen solchen Querschlag die andere Röhre zu erreichen. Man kann davon ausgehen, wenn ein einröhriges Problem passiert, dass in Kürze auch ein Zug parallel zu dieser Röhre, zu diesem Punkt hingeordert wird und dann auch die Leute da in Empfang nehmen kann. Und Unfälle in beiden Röhren gleichzeitig sind so unwahrscheinlich, dass man für diesen Fall wahrscheinlich nicht wirklich plant. Richtig, das sind wirklich zwei völlig autonome Röhren im Abstand von 40 Metern. Und ein normaler Unfall ist wirklich, da kann man das ausschließen, dass beide Röhren gleich beschädigt werden oder dass man in beiden Röhren einen Schaden hätte, dass man überhaupt nicht dazu käme. Durch den Tunnel sollen später ja Güter- und Personenzüge durchfahren. Gibt es an diese Züge spezielle Anforderungen? Sind es ganz normale Züge oder sind es wie im Kanaltunnel spezielle Züge? Das ist richtig, wir haben Güterzüge und Personenzüge. Hauptunterschied ist natürlich eben die Geschwindigkeit. Also die Güterzüge werden etwa mit 160 Stundenkilometer durch den Tunnel fahren können und die Personenzüge mit etwa 230 Stundenkilometer. Ansonsten sind das die üblichen Züge, die intereuropäisch verkehren. Also man ist da von dem lange Zeit schon weggekommen, dass die Züge irgendwo anhalten müssen, weil die Spurweite nicht mehr passt oder weil die Elektrifizierung nicht passt. Also heute ist man so weit, dass die Züge von Mailand bis nach Deutschland, Italien, Deutschland und so weiter kommen, ohne große Einschränkung fahren. Und das sind die üblichen Züge, die heute schon hier fahren. Die fahren auch nachher durch den Tunnel. Keine spezielle Sicherheitstechnik, um durch den Tunnel fahren zu dürfen, oder Beschränkungen bezüglich des Gefahrguts, das so ein Zug mitnimmt? Da gibt es natürlich Normen, wie es überall in jedem Land der Fall sein wird. Also das ist der Betreiber, die Schweizerische Bundesbahn, die das nachher festlegen wird, welche Züge dürfen mit welchen Materialien durch diesen Tunnel fahren. Das ist natürlich sicher ein Aspekt. Kann ich so weiter nicht ausführen, was da alles für Reglemente oder Regulierungen vorhanden sind. Aber es ist natürlich so, dass gewisse Gefahrengüter wahrscheinlich nicht durch den Tunnel geführt werden dürfen und andere halt dann eher. Wird dann da immer nur ein Zug pro Röhre im Tunnel sein können oder können da mehrere gleichzeitig im Tunnel sein? Nein, das wäre natürlich eine künstliche Limitierung der ganzen Kapazität. Oder? Also, grundsätzlich ist es schon so, dass mehrere Züge im Tunnel verkehren können und das sollen sie auch, weil die Zugfrequenzen werden natürlich schon deutlich größer sein als heute. Also man spricht da etwa von 200 Güterzügen am Tag, die durch den Tunnel fahren werden. Und wenn man vielleicht eben das bezieht auf die Fahrzeit mit der Geschwindigkeit, sage jetzt mal 200, 230 Stundenkilometer, wird ein Zug etwa 20 Minuten lang im Tunnel sein. Also das wäre natürlich schade, wenn man während diesen 20 Minuten nicht einen zweiten Zug irgendwie im Tunnel noch haben dürfte. Also das ist schon so ausgerüstet, dass man mit mehreren Zügen da fahren kann. Und vielleicht auf die Frage, gibt es ein spezielles Zugsteuerungssystem? Es ist das ETCS, also das European Train Control System, das eigentlich ganz europaweit eingeführt wird und Teilen von gewissen Ländern schon auch eingesetzt wird. Auch im Lötschberg-Tunnel übrigens hat man das ja auch schon so vorbereitet und läuft das schon mit Erfolg. Dieses System wird auch hier eingesetzt und damit ist man eigentlich sehr gut gerüstet für die Zukunft. Gab es eigentlich irgendwann mal die Überlegung, hier einen Straßentunnel zu bauen statt dem Eisenbahntunnel? Man muss es vielleicht so sehen. Wir haben in den 70er Jahren hat man den Gotthard-Straßentunnel gebaut. Der war seinerzeit der längste Straßentunnel der Welt mit 17 Kilometer Länge. Und von daher hat man eigentlich schon eine leistungsstarke Verbindung, Straßenverbindung zwischen Nord und Süd. Dass jetzt heute bereits zu klein ist, das wusste man damals nicht, weil diese Zahlen, die man heute erreicht, diese x Millionen Fahrten, von dem ging man damals nicht aus. Aber das Schweizer Volk hat in erster Linie entschieden, dass man einen Eisenbahntunnel baut, eben im Hinblick auf die Verlagerung des Schwerverkehrs auf die Schiene. Und von daher war es nie ein Thema und nie der Gedanke, dass man einen 57 Kilometer langen Tunnel macht für die Straße, weil das Ziel war, dass man diese Nord-Süd-Verbindung im Sinne von der Eisenbahn verbindet und bewältigt. Also das würde eigentlich völlig dem Sinne der Grundidee widersprechen, wenn man jetzt da einen Straßentunnel realisiert hätte, wo man doch eigentlich den ganzen Schwerverkehr, die Lastwagen und der ganze Personenverkehr, Reise, jetzt in den Ferien zum Beispiel, letzte Woche gab es fast 30 Kilometer Stau. Man will das auf die Schiene bringen möglichst und somit auch diese Bergtäler, die doch darunter ein bisschen leiden, natürlich deutlich entlasten. Wäre es aus Gründen der Sicherheit oder der Belüftung überhaupt plausibel, so einen langen Autobahntunnel zu bauen? Ich meine... Ja, es ist schon so. Also ich glaube, jeder Mann, der durch den Gotthard-Straßentunnel fährt und da 20 Minuten lang fährt, merkt, dass das für jemanden, der das nicht gewohnt ist, ist eine gewisse Monotonie da. Wenn man sich vorstellt, dass es dreimal länger wird, dann umso mehr. Es gibt aber in Skandinavien relativ lange Tunnels und da hat man zum Beispiel auch eine Parkiermöglichkeit in der Mitte des Tunnels oder in einem bestimmten Abschnitt, wo man Pausen machen kann. Aber es ist natürlich sicher auch ein Sicherheitsproblem. Ganz geschweige natürlich auch von den Lüftungsproblemen. Man müsste natürlich intensive und große, mächtige Lüftungsanlagen bauen und es wäre vielleicht ein interessantes Projekt für den Tunnelbauer, aber ich glaube nicht, dass es sich in den nächsten 50 Jahren realisieren lässt, in der Schweiz so lange Straßentunnels zu bauen. Also da glaube ich nicht. Ist dann eigentlich auch geplant, über Autoreisezüge den tatsächlichen Pkw-Verkehr auf die Schiene zu verlagern? Was die Zukunft bringen wird, das kann man heute schwierig abschätzen. Also zurzeit ist es nicht geplant, dass man mit Personenwagen da durchfährt. Es ist aber geplant, dass man eben Lastwagen auf die Bahn bringt oder natürlich Huckepackverkehr, dass man also die Container auf die Bahn bringt, was ja heute schon der Fall ist. Also wenn man hier nur den Kopf dreht und schaut, wie die bestehende Berglinie funktionieren, was die für gewaltige Mengen und Tonnagen hin und her verfrachtet, dann sieht man sehr gut, wie das in Zukunft auch durch den Tunnel gehen wird. Im Tunnel ist es einfach dann so, dass die Güterzüge etwa doppelt so lang werden wie heute, weil es nicht so große Steigungen zu bewältigen gibt und das Ganze natürlich deutlich schneller funktioniert als heute. Aber Personenfahrten mit Autos im Tunnel, das ist auf heutiger Sicht nicht geplant. Ein Aspekt, um den man sich natürlich kümmern muss beim Tunnelbau, ist die Belüftung des Tunnels. Das gilt natürlich umso mehr bei langen Tunneln wie dem Gotthard-Basistunnel. Wie funktioniert die Belüftung jetzt während der Bauarbeiten und wie läuft das nachher, wenn der Tunnel in Betrieb ist? Während des Baus seht ihr natürlich auf die Belüftung von außen angewiesen. Also wenn man so große und lange Tunnels baut, dann kann man nicht ohne separate Lüftung arbeiten. Das ist gar nicht möglich, oder? Das heißt, wir haben jetzt zurzeit eine Belüftung des Tunnels, der Arbeitsstelle, mit etwa 230 Kubikmeter Luft pro Sekunde. Und diese Luft wird in der Multifunktionsstelle verteilt zu diesen verschiedenen Arbeitsstellen, vor allem natürlich im Vortrieb. Das sind relativ lange Luftströme, die da zu bewältigen sind. Wenn man jetzt denkt, der Vortrieb Ost heute ist etwa gute 7,5 Kilometer weg von der Querquellen entfernt und man muss das irgendwie garantieren, dass die Leute da vorne noch Luft haben. Die Luft jetzt im Zugangsstollen, die ist über eine Zwischendecke, ist die von der Abluft getrennt, die saubere Luft. Und dann in der Querquelle wird sie verteilt in verschiedene Stollen, die man schon bereits ausgebrochen hat. Und dann gibt es Abschnitte, wo die Luft einfach im freien Querschnitt nach vorne geblasen wird, weil es vorne einfach ein Vakuum gibt, oder weil man ansaugt, oder weil es einen Unterdruck gibt. Und dann kann man die Luft eigentlich zu gewissen Wegen auch zwingen, oder? Und dann auf einem gewissen Teil der Versorgungsstrecke sind dann auch Lüfter installiert mit großen Lutten, 1,5 Meter Durchmesser, wo man die Luft dann speziell zu den Arbeitsstellen dann hinbläst. Und dann später, wenn der Tunnel einmal fertig ist, dann wird auf eine externe Belüftung verzichtet. Man hat errechnet, dass allein die Kolbenwirkung, also der Fahrwind oder diese Kolbenwirkung von einem einfahrenden Zug jeweils in das Portal, das ist ausreichend, um eine genügende Zirkulation innerhalb des Tunnelsystems zu gewährleisten. Sie haben gerade schon darüber geredet, dass die Baustelle wieder in ihren Ursprungszustand von vor der Baustelle zurückversetzt wird. Was gibt es sonst für Umweltthemen zu betrachten? Ich gehe davon aus, wenn man so ein großes Bauwerk baut und jahrzehntelang plant, dann gibt es da mit Sicherheit jede Menge Umwelteinwände oder Auflagen. Eben, wenn man so ein großes Bauwerk ja plant und realisiert, dann ist ja die Umwelt ein sehr wichtiger Punkt in jeglicher Hinsicht. Also schon während der Planung muss man die Umweltaspekte mit berücksichtigen. Man hat ja einerseits sehr viele Installationen, die man aufstellt, man hat aber auch sehr vieles Material, das man aus dem Berg holt. Also wenn man das vergleicht, oder da ein paar Zahlen zu nennen, das sind etwa um die 13 Millionen Kubikmeter Material, die man auf der ganzen Länge, in diesen 157 Kilometern oder über 150 Kilometern ausbricht. Das Material, das muss irgendwo hin. Ein großer Teil, etwa ein Viertel bis ein Drittel, wird wiederverwendet, um Beton herzustellen, und die restlichen Mengen, die werden irgendwo deponiert. Also das sind unheimliche Berge von Material. Das ist etwa fünfmal die Cheops-Pyramide. Und das kann man natürlich nur in Zusammenarbeit und mit Abklärungen zusammen mit den Umweltverbänden ausführen. Aber insgesamt muss man sagen, dass das ganze Projekt ist eigentlich ein Umweltprojekt. Man will ja die großen Verkehrsflüsse, die ja teilweise auf der Straße jetzt schon sind oder noch werden oder entstehen werden, die will man ja auf die Bahn bringen. Und von dem her gesehen ist das natürlich macht man etwas Gutes, oder? Mit der Realisierung dieses Tunnels bringt man umweltmäßig eine Verbesserung. Ja, also ich muss auch sagen, eben mit diesen Umweltverbänden, dank denen, mit der Zusammenarbeit mit diesen Leuten, mit diesen Gremien, wurde das Projekt natürlich laufend verbessert. Und so kann man sagen, wird das alles unter Kontrolle von diesen Ämtern gemacht. Und da wird also sehr vieles unternommen, dass man die Umwelt möglichst schont. Und dass man auch später, wenn die Baustellen geräumt werden, dass man das auch wieder so herstellt, diese Installationsflächen, wie das mal war, wie das ursprünglich war. Und auch da, wo die Deponien entstehen, oder wo man die Deponien platziert hat, das sind alte Steinbrüche zum Teil, wo man in wenigen Jahrzehnten, sage ich jetzt mal, kaum mehr vermutet, dass das überhaupt Ausbruchmaterial ist von einem Tunnel. Also das wird also wirklich schonend in Angriff genommen und bewirtschaftet. Damit sind wir am Ende unseres Gesprächs mit Albert Schmid, dem Chef der Bauleitung, bei dem wir uns natürlich herzlich bedanken. Und nach der Musik geht's weiter mit Luca Bonzanigo, dem Chef der Geologen in Faido. Thank you. should catch me on the way down. Don't let me fall again, don't let me fall again. If I scrape my hands on your jagged ground, would you tend to my wounds if I need you? Don't make me bleed again, don't make me bleed again. Were my safety net. Don't let me fall again, yeah. If only you tried to save yourself from all the sin surrounding both of us. Can't let us die again, won't let us die again. Ich bin Luca Bonzanigo, der Chef der Geologen-Equipe in Faido. Die Geologen-Equipe besteht aus 3 bis 4 Leuten, die macht die Baubegleitung von der Vortrieb für den Gotthard-Basistunnel aus Faido in Richtung Sedrun. Und waren Sie bei der Planung des Tunnels auch schon involviert? Nein, die Planung und die Projektierung wurde nicht von uns gemacht. Die Planung hat Zehnten von Jahren gedauert. Also bei der Beginn, ich war noch zu jung. Gut, das heißt, Sie sind baubegleitend dabei. Was ist dann genau Ihre Aufgabe? Also die Baubegleitung wird von einer Equipe, die da ist. Also ich bin nicht persönlich standing auf die Baustelle. Ich bin der Verantwortliche. Wie gesagt, das sind mehr oder weniger junge Geologen, die regelmäßig in den Tunnel gehen, also jeden Tag, um die Gesteinseigenschaften von der Befund zu beobachten, zu kartieren, zu katalogisieren und in Datenbankensystem einzugeben und zu dokumentieren für die Enddokumentation. Mhm. Vielleicht können wir trotzdem ein bisschen über die Planung reden. Wenn man jetzt einen Tunnel plant, was muss man denn da an Untersuchungen machen? Zum einen, um rauszufinden, ob das überhaupt möglich ist und wie der Tunnel am besten gebaut wird, um die Sache möglichst billig zu machen. Ja, das geht zusammen natürlich. Also auch die Streckenführung hängt sehr viel von der Geologie. Normalerweise die Projekte von Tunnels, alle Tunnels, beginnen mit Spezifikationen. Also es muss einen Eingang und einen Ausgang geben und der ist normalerweise fix. Wenn es keine besonderen geologischen Probleme gibt, dann macht man eine ganz gerade wie einen Gewehrschuss zwischen Portal und außer, dass es noch Kurven geben müssen, nicht wahr? Für die geologische Untersuchung für einen Tunnel beginnt man mit Literatur, also wie die geologischen Bedingungen von der Gegend schon bekannt sind, aus vorherigen Literatur. Manchmal geht das bis vor Jahrhunderten vorher. Also es hat Anfang 1800 ungefähr wirklich die wissenschaftliche Geologie ist angefangen. Und es gibt noch Informationen von dieser Zeit, die noch nicht sehr nützlich sind. Sonst macht man noch zusätzliche Detailskartierung an der Oberfläche. Also die erste Arbeit ist an der Oberfläche. Und aufgrund von diesen Resultaten werden Sondierkampagnen aufgestellt. Das heißt, man wählt, wo man soll und wo man kann bohren. Und bei so tiefen Tunnels wie dieser muss man sehr tiefe Bohrungen machen und das kostet natürlich viel. Sie sollen oft auch schräg sein, weil gerade über den Tunnel ist zu hoch, so geht man in einem Seitental und man versucht womöglich die Kote des Tunnels zu erreichen, um Kernen herauszuholen, geophysikalische Versuche zu machen direkt im Loch oder felsmechanische Versuche direkt im Loch. Jetzt gibt es sogar Technologien, die vor Zehnten von Jahren noch nicht so existierten. Man kann im Prinzip auch Bohrungen und die Achse des Tunnels mit der Bohrung nachfolgen. Man kann eben die Bohrungen relativ gut jetzt steuern. Das kommt aus der Erdöl-Bohrtechnologie. Man kann aber auch aus den Verhältnissen an der Oberfläche gewisse Rückschlüsse ziehen, wie es im Berg aussieht. Natürlich, wie Sie sehen, auch geologische Profile. An der Oberfläche sieht man das Gestein oder die Gesteinsmassen, sieht man die Strukturen, das heißt Schichtung, wenn es um Sedimentgesteinen sind, Schieferung, wenn es metamorphische Gesteine sind, wie jetzt bei uns. Und diese Strukturen kann man projizieren in der Tiefe und hoffen, dass es so weitergeht, nicht wahr? Weil man misst Pläne und das ist nicht immer sicher, dass es geht, ganz nach einem Plan nach unten. Es kann noch gefaltet sein, verschoben und eine geologische Prognose in der Tiefe ist oft ein bisschen ein Rätsel und die Zuverlässigkeit von diesen Prognosen hängt von vielen Faktoren, von der Komplexität von den geologischen Bedingungen, von eben die Tektonik, Faltungen, Störungen und von den Mitteln, die zur Verfügung sind. Also Zeit, um Oberflächenkartierung zu machen, um Geld, um Bohrungen. Also Zeit ist Geld, wie Sie wissen. Es braucht sehr große Mittel, um diese Kenntnisse zu sammeln. Und so mehr Mittel man gibt für die Kenntnisse, so besser ist man vorbereitet für den Vortrieb. Welche Art von Gestein hätte man denn am liebsten, um den Tunnel möglichst gut bauen zu können? Also im Gegenteil von was man manchmal denkt, um den Vortrieb angenehm zu machen, muss das Gestein so hart wie möglich sein. Weil wenn es die Gesteinsmasse zu schwach ist, dann muss sie gestützt. Das heißt, so weich ist der Gestein, so langsam ist der Vortrieb, weil es muss gestützt. Und das hängt nicht nur von der Art von der Gestein, aber von der Überlagerung. Das gleiche Gestein, der ganz gesund ist mit 300 Meter Überlagerung, kann sich wie Plastilin mit 2000 Meter verhalten. So, das hängt nicht nur von der Gesteinsart, aber von der Spannung, die im Ruhezustand das Gebirge erhält. Das heißt, wenn Sie Probebohrungen machen, schauen Sie einerseits nach, welche Art von Gestein vorhanden ist. Wonach schauen Sie noch? Nach Einschüben oder nach Spannungen in dem Gestein? Jawohl, also es gibt verschiedene Sorte von felsmechanischen Untersuchungen, die mit den Bohrungen gemacht werden können. Also erstens die Proben, die herauskommen, sie gehen in Labors, sie werden gedrückt. Man misst den Druck, bis das Gesteinsproben bricht. Dann drückt man vielleicht noch mit anderen Methoden, mit Seitendruck und sieht man, wie das Gestein sich verhält unter Seitendruck. Oder es gibt eine spezielle Methode, die erlaubt, die Zugfestigkeit von dem Gestein zu erhalten. Man macht manchmal sogar Kriechversuche, das heißt, der Gestein wird unter Spannung gesetzt und man wartet Monate und man schaut, wie es sich verhält mit der Zeit, weil das ist natürlich wichtig. Man versucht auch zu sehen, wie das Gestein sich zersetzt mit Wasser oder in verschiedene chemische Bedingungen. Und im Loch selber, also nicht nur auf den Kern, kann man noch Versuche machen. Man misst zum Beispiel die Spannungen, die auf dem Wand des Bohrlochs existieren, um zu verstehen, wie die Spannungen im Tunnel sich verteilen werden. Und man misst zum Beispiel auch die Geschwindigkeit von seismischen Wellen. Man erzeugt so Schlägen und man misst, wie schnell diese akustischen Wellen in das Gestein sich verbreiten. Und welche Informationen erhalten wir daraus? Die Dichte des Gesteins im Prinzip, aber nicht nur, eben die Dichte vielleicht in verschiedene Richtungen, das heißt die Anisotropie. Die Anisotropie, das ist das Verhalten des Gesteins oder das Gebirge, eher gesagt, in verschiedenen Richtungen. Die kann sehr verschieden sein, insbesondere hier bei uns ist das ziemlich verschieden. Das heißt, da kommt eine Schallquelle in das Loch und an der Oberfläche hat man Mikrofone, die Schallwellen aufzeichnen? Jawohl, das kann auch so sein, aber an der Oberfläche ist meistens ein Klopfen nicht genügend, sind kleine Sprengungen. Oder im Bohrloch selber gibt es Geräte, die klopfen auf eine Seite und sie hören auf die andere auf eine Distanz von einigen Metern. Und was ist jetzt hier am Gotthard bisher alles gefunden worden? Also verschiedene Gesteinsarten, dann diese berühmte Piora-Mulde? Und gab es auch Höhlen oder unterirdische Seen oder sowas? Also in die früheren Jahren von der Prognoseaktivitäten wurde viel gebohrt, wurde sogar eben ein 5-kilometriges Stollen gemacht. Hier in der Nähe ist der Anfang, der berühmte Polmengo-Sondiersystem. Und dort wurde ein Gesteinsart getroffen, der problematisch war. Der war so sandig und mit Wasser ist dieser Gesteins ganz zersetzt. Und das ist diese berühmte Zuckerdolomit. Auf der Höhe des Tunnels dagegen, das wusste man schon vorher, seit 1998 ungefähr, ist dagegen diese Piora-Zone sehr gut und das ist fast das Gebirge, der uns am wenigsten Probleme gebracht hat. Das war ein bisschen, das hat alle erschrocken, aber wir Geologen, wir wussten schon, dass auf diese Höhe die Wahrscheinlichkeit, dass es keine großen Probleme bringt, da war. Ich möchte auch sagen, dass dieses Wort Piora Mulde, das ist nicht die Beschreibung von einem Gestein, aber von einer geografischen Morphologie. Das ist eine Mulde an der Oberfläche. Es wäre besser, von Piora Zone zu sprechen oder Piora Formation. Und Höhlen gibt es aber keine? Höhlen haben wir keine gefunden. Liegt das daran, dass die Alpen ein Faltengebirge sind? Es sind alle metamorphische Gesteine. Das stimmt, dass diese Gesteine bevor der Metamorphosen hätten vielleicht Höhlen, eine sogenannte Karsterscheinung haben, das heißt Auslösung von diesen karbonatischen Dolomiten und Kalken erlitten haben, aber mit der Metamorphose, das heißt hohen Druck und hohe Temperaturen und Verformungen, die mögliche Höhlen, die damals gaben, damals, das heißt Zehnten von Millionen von Jahren, sind alle verschlossen worden. Kann es denn sein, dass in Zukunft der Berg sich irgendwie verschiebt und dadurch Spannungen entstehen und man Probleme im Tunnel bekommt? Also Verspannung gibt es sowieso. Das Gebirge befindet sich unter Spannung, das ist ganz klar. Das ist relativ einfach zu denken. 1000 Meter unter Wasser gibt es 100 Bar Druck. Das Gestein wiegt etwa 2,7 mal das Wasser. So, die natürliche generelle Spannung sind in dieser großen Ordnung, also 2,7, 270 Bar. Das Unterschied zwischen Wasser und Gestein ist, das Gestein ist ein festes Körper. Das heißt, mit der Öffnung von der Rohr, also von der Loch, werden diese Spannung umgeleitet. Im Wasser, das geschieht nicht. Die Spannungen sind immer in jeder Richtung. Dagegen in das Gestein gibt es Spannungsumlagerungen, wie man sagt. Und man kann zeigen, auch mathematisch, dass das entspricht einer Verdoppelung fast von der Spannung an der Wand der Tunnel. Und unter mehr als 2000 Meter Überlagerung sind diese Spannungen sehr hoch. Und kein Gestein ist fest genug, um diese Spannungen zu halten. Deshalb muss man etwas verformen lassen. Muss man stützen, bis ein Gleichgewicht zwischen Verformung und Stütze gibt. Weitere Verformung kann es natürlich geben, eben deshalb macht man auch manchmal Kriechversuche. Das heißt, dass mit der Zeit das Gebirge kann drücken, mehr als was es gedrückt hat bei der Öffnung der Kavität. Aber natürlich, das wird gerechnet, also die Projektingenieure machen alle die Rechnungen, die nötig sind, um diesen Aspekt zu lösen. Noch eine Frage zu den Verformungen. Äußern die sich dann so, dass das Gestein bricht oder wie wirken die sich aus? Also es gibt eben verschiedene Mechanismen von Verformung. Es gibt duktile Mechanismen, also plastische Verformung. Und Sprödenverformung. Und es ist oft eine Kombination von beiden. Und das hängt auch, also das Gestein und das Gebirge, weil Gestein und Gebirge ist nicht das gleiche. Gestein ist ein kleines Stück. Das Gebirge ist mit den Klüftungen, mit den Störungen und alles insgesamt. Also es kann sich in verschiedene Weisen verformen. Es kann sich brechen in Stückchen, also spröd, aber dann auf eine große Skala, dann verhält sich, als es wäre eine plastische Masse. Aber das Gestein selber verformt sich nicht unbedingt plastisch. Es gibt andere Gesteine, die dagegen verformen sich unter Druck bis auf der Skala des kleinen Kristalls. Und oft sind diese Verformungen Bewegungen auf die Wände zwischen die Kristallen oder entlang neu gebildete Klüften, die vorher entweder nicht existierten oder nur möglich waren. Diese Spannungen im Gebirge, werden die während der Bauzeit auch gemessen oder auch später, wenn der Tunnel dann in Betrieb ist? Oder geht man einfach davon aus, das hat man richtig ausgerechnet und da passiert nichts? Die Spannung zu messen, das ist nicht ganz einfach. Das ist möglich, aber eben ganz um der Wand von der Tunnel sind eben diese Spannungen umgelagert. Und um die richtigen natürlichen Spannungen zu messen, muss man relativ tief hineinbohren in das Gebirge, um Ruhespannungen zu finden. Aber Verformungen werden natürlich gemessen, ständig. Es gibt verschiedene Methoden, direkt auf der Wand mit der Theodolit oder macht man eben Bohrlöcher und man installiert verschiedene Instrumente, die messen die Verformungen auf verschiedenen Tiefen und dann macht man Rückrechnungen, also die Felsmechaniker machen Rückrechnungen, um zu sehen, ob was vorgesehen ist, nicht nur auf der Art der Gestein, aber auch seine mechanischen Eigenschaften richtig war. Ist hier am Gotthard-Basistunnel Erdbebensicherheit auch ein Thema? Diese Zone der Schweiz und Europa ist ziemlich ruhig, erdbebensmäßig. Also der Tessin war sicher sehr aktiv vor eben Zehnten von Millionen von Jahren, aber heutzutage, jetzt, ist eine ziemlich ruhige Zone, ein großes Erdbeben. Vielleicht wurde schon gesagt, dass in der Schweiz gibt es drei Zonen, die sind Erdbeben riskant. Das ist in Wallis eine Zone, das ist im Glarnerland eine Zone und Basel ist berühmt wegen den großen Erdbeben von 1250 ungefähr, glaube ich. Also hier gibt es kaum Erdbeben, aber es gibt jeden Tag kleine Erdbeben, also Mikrobeben, wie es gesagt ist. Einige von diesen Mikrobeben sind sogar wahrscheinlich von den Bohrungen des Tunnels selbst erzeugt. Aber das ist normal und die spürt man praktisch nicht. Das ist nur mit Instrumenten, die man kann diese Mikrobeben spüren. Die Wahrscheinlichkeit von einem großen Erdbeben ist hier sehr klein. Also es gibt keine speziellen Vorkehrungen gegen Erdbeben? Nicht mehr als die normalen Vorkehrungen, die sind gemacht, um eben die Verformungen und die Spannung, die existieren, zu überwiegen. Es ist nicht hier ein Problem des Erdbebens. Wir haben vorhin im Tunnel schon gehört, dass man das Gestein, das raustransportiert wird, klassifiziert und dass man möglichst viel davon wiederverwenden will. Wie wird denn diese Klassifizierung gemacht? Ja, also das Ziel ist, das Gestein als Zusatzmaterial für Beton. Und die Eigenschaften von den Komponenten von diesem Zusatzmaterial müssen natürlich gut genug sein, damit der Beton nicht deswegen zersetzt. Das heißt, ein zu schiefriges Gestein, also ein Schiefer oder ein sehr schiefriger Gneis, ist nicht geeignet. Dagegen, das Gestein, das Sie jetzt im Tunnel gesehen haben, diesen Medelser Granit, ist generell ein ausgezeichnetes Gestein. Also es muss wenig schiefrig sein, so wenig wie möglich Glimmer enthalten, so mehr Quarz und Feldspat, also wie ein normaler Gneis oder Granit ist kein Problem. Und was passiert mit den Anteilen, die aussortiert werden? Womöglich ist gebraucht, nicht nur für Beton, aber für Aufschüttungen. Für Aufschüttungen vielleicht für der Baustelle selber oder für andere Zwecke. Manchmal wird er sogar in das See geworfen, um neue Biotopen für die Fische zu machen. Also nicht hier, aber in der Nordschweiz wurde das gemacht oder in anderen Tunneln wird das gemacht, weil natürlich Platz zu finden für das Material, der überhaupt nicht brauchbar ist, ist nicht einfach zu finden. Auch weil das überhaupt nicht brauchbare Material hat vielleicht auch geotechnische Probleme. Man darf dieses Material nicht so lagern mit zu steilen Flanken. So braucht es noch mehr Platz. Und das ist nicht durchlässig. Also das schlechteste Material, das ist auch derjenige, der schwieriger ist zu deponieren. Vielen Dank, Herr Bonzanigo, für Ihre Ausführungen zur Geologie. Als nächstes werden wir reden mit Herrn Klassen, das ist der Leiter des Vortriebs. A sleepwalking collar with no way to go. Slipping back to work to put his head in a hole, yeah. Then he has the nerve to bitch and complain that all the walls around him are always the same. He has his problems, but don't we all? Start doubting questions, man, the answers will come. You wanna change the world, you can't stand by. Just you know, man, it starts inside. You gotta stop stumbling in darkness and start walking in light. You wanna change the world, you can't stand by. Every 4 years he goes out and votes for the lesser two evils, it's easy while riding boat. Talk with two faces, but it's not a lie, 'cause he trusts his TV more than his two eyes, yeah. Turn off the TVs, let your mind grow. Take the cold shower, man, before there's no hope. You wanna change the world, you can't stand behind. You know, man, it starts inside. You gotta stop stumbling in darkness, start walking in light. You wanna change the world, you can't stand by. Sally Burner brawls and fought with picket signs, with nothing but the faces of her children on her mind. The diamond rings on picket fence were shopping sprees, she gave it all away so we could see, yeah. Why don't we see? She gave her all. Head high and walking tall, bloody lips and bruises, man, don't you let it go to waste. You wanna change the world, you can't stand by. And just so you know, man, it starts inside. You gotta stop stumbling in darkness, to start walking in light. You wanna change the world, you can't stand by. You wanna change the world. You wanna change the world. You wanna change the world, you can't stand by. Nachdem wir uns jetzt durch Albert Schmid einen Überblick über den gesamten Tunnelbauprozess verschafft haben und uns Luca Bonzanigo etwas über die Geologie erzählt hat, betrachten wir nun den Vortrieb und den tatsächlichen Tunnelbau im Detail. Dazu unterhalten wir uns mit Jens Klassen. Ja, also mein Name ist Jens Klassen. Ich bin Produktionsleiter in Faido, also zuständig für alles, was unter Tage stattfindet. Das heißt sowohl die Vortriebsarbeiten als auch die Betonarbeiten. Und alles, was sonst noch anfällt auf so einer Baustelle. Das heißt, sie bekommen einen Plan, was sie zu bauen haben, und sie sorgen dafür, dass das Ganze nachher dann so aussieht und die entsprechende Stabilität hat. Ja, also es gibt einen Werkvertrag, und dieser Werkvertrag gibt vor, wie dieses Bauwerk zu erstellen ist, und dann gibt es im Laufe der Abwicklung des Vertrages natürlich entsprechende Planunterlagen vom Projektingenieur, und nach diesen Plänen sollten wir bauen. Dann beginnen wir doch mal mit der Frage, die mir am meisten unter den Nägeln brennt, und zwar: Wie hält man unter Tage die Richtung? Wie sorgt man dafür, dass zwei Tunnels, die von verschiedenen Punkten aus gebohrt werden, sich dann auch tatsächlich irgendwann an der richtigen Stelle möglichst präzise treffen? Also es geht natürlich heute im Wesentlichen über GPS, das heißt Global Positioning System, über Satellitenortung. Dieses System funktioniert selbstverständlich nur bis zum Portal. Und vom Portal aus werden dann Festpunkte im Tunnel gesetzt. Und an diesen Festpunkten orientieren wir uns. Das heißt, auch die Tunnelbohrmaschine, die ja im Wesentlichen die Richtung des Tunnels vorgibt, die orientiert sich über den letzten Festpunkt hinter der Maschine mit einem eigenen Theodoliten, sodass da also dort immer zwei Theodoliten miteinander kommunizieren. Und zyklisch wird dann diese Richtung noch einmal vom Vermesser des Bauherrn kontrolliert. Also etwa alle halbe Jahr wird dort eine Richtungskontrolle gemacht. Was ist ein Theodolit? Ein Theodolit ist ein Vermessungsinstrument, der also die Richtung und auch die Höhe angeben kann und feststellt. Und wenn er einen Fixpunkt hat, zum Beispiel jetzt einen Fixpunkt an der Tunnelwandung, dann kann er eben feststellen, wo er sich gerade befindet. Und diese Positionsbestimmung dient dazu, die Maschine einzurichten und entsprechend zu fahren. Sie haben ja gerade schon die Tunnelbohrmaschine erwähnt. Das bringt mich zur nächsten Frage. Es gibt ja zwei prinzipielle Vortriebsarten: Bohren und Sprengen. Können Sie uns mal einen Überblick geben, wann welche Vortriebsart primär zum Einsatz kommt? Also das hängt natürlich zum einen von der Geologie ab. Das heißt, Sie brauchen für eine Tunnelbohrmaschine, also fürs Bohren, einen sehr homogenen Fels, der sich möglichst nicht ändert, weil es auch verschiedene Maschinentypen gibt. Wir besitzen hier eine Hartgesteins-Gripper-Maschine ein, das heißt eine offene Maschine, die keine unmittelbare Stützung hat. Wir müssen also die Felssicherung direkt von Hand einbringen, im Gegensatz zu einer Schildmaschine, wo also fertig installierte Betonelemente bereits in der Maschine eingesetzt werden, wo man also den Fels nie sieht. Wir sehen den Fels, wir müssen uns also von Meter zu Meter entscheiden, wie wir dort unsere Felssicherung einbringen. Und das lohnt sich zum einen, wie gesagt, nur bei sehr kompetentem Fels, als auch bei sehr langen Vortriebslängen. Es lohnt sich nicht, so eine Maschine bei 500 oder 1000 Meter einzusetzen, sondern erst dann, wenn Sie Projekte haben, die sich, sage ich mal, mindestens 3-4 Kilometer hinziehen. Und das Sprengen natürlich eben bei kürzeren Einsätzen, bei sich ändernden Querschnittsverhältnissen natürlich auch. Eine Tunnelbohrmaschine kann immer nur einen Querschnitt fräsen. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel Aufweitungen haben oder irgendwelche Ausstellbuchten oder ähnliches oder ganz kurze Vortriebe, wie zum Beispiel unsere Querschläge, die wir jetzt bauen zwischen den beiden Röhren, die etwa 30 Meter lang sind, das macht man im Sprengvortrieb. Das lohnt sich eine Tunnelbohrmaschine nicht. Die Tunnelbohrmaschine des Gotthard-Basistunnels kommt ja von der badischen Firma Herrenknecht. Wir haben da auch einen Link in den Shownotes. Sind solche Tunnelbohrmaschinen Serienfertigungen oder werden die speziell für jede Baustelle hergestellt? Ja, also das sind immer Spezialeinfertigungen. Man kann zwar Tunnelbohrmaschinen für verschiedene Projekte einsetzen, indem man den Durchmesser verändert. Grundsätzlich ist aber jede Tunnelbohrmaschine custom-made. Also der Besteller bestimmt, was er haben will. Und diese Maschinen werden dann auch in der Regel nur für diese Projekte eingesetzt. Ja, dann erläutern Sie uns doch bitte mal, wie so eine Tunnelbohrmaschine funktioniert, welches Vortriebsprinzip zum Einsatz kommt. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht dasselbe ist wie bei einer klassischen LTI-Schlagbohrmaschine. Also es ist keine Schlagbohrmaschine, wie Sie schon gesagt haben. Also es ist ein drehender Bohrkopf, der sich im Prinzip in den Fels hineinfrisst. Sie können sich das vielleicht so vorstellen, wie wenn Sie eine Konservendose in einen Sand reindrehen, der immer weiter hineingeht, und hinten wird das Material herausgefördert. Das heißt, es wird dort ein Loch erstellt, hinten wird das Material herausgebracht. In diesem Fall ist es eine Tunnelbohrmaschine, das heißt, dort gibt es einen Bohrkopf, der dreht sich dann wieder ähnlich wie bei einer Schlagbohrmaschine. Dort wird mit sogenannten Rollenmeißel das Material abgefräst und abgefördert. Auch die von Ihnen gerade erwähnten Meißel haben keine schlagende Bewegung, sondern die kratzen quasi den Stein ab. Dieser Bohrkopf dreht sich mit etwa 6 Umdrehungen pro Minute und wird dann mit etwa 2000 Tonnen an den Fels gepresst. Und auf diesem Bohrkopf befinden sich 66 Rollenmeißel, die sich nicht selbstständig drehen, sondern die rollen sozusagen auf dem Fels ab, fräsen eine Nut in den Fels, und zwischen diese Nuten sind etwa 8 bis 10 Zentimeter auseinander, bricht der Fels in kleinen Chips weg, und so wird dieser Vortrieb realisiert. Diese Rollen müssen dann aber ganz schön stabil sein. Ich meine, 2000 Tonnen Andruckkraft auf der anderen Seite Fels, die müssen ganz schön was aushalten. Aus welchem Material sind die dann? Das ist in der Regel eine Stahllegierung. Die genaue Zusammensetzung ist nicht bekannt, auch aufgrund dessen, dass die Hersteller sich da sehr bedeckt geben, weil es natürlich nicht sehr viele Hersteller gibt auf der Welt. Es sind etwa 4 bis 5 Hersteller auf der Welt, die überhaupt nur diese Rollenmeißel herstellen. Das Material muss ja aber auf jeden Fall härter sein als das Gestein, durch das man durchfährt. Es muss härter sein als das Gestein, es darf aber auch nicht zu spröde sein, dann gehen diese Meißel kaputt. Wir brauchen eine gewisse Zähigkeit, um dieses Gestein zu zerstören, aber natürlich werden auch diese Rollenmeißel abgenutzt. Das heißt, wir müssen täglich auch eine bestimmte Anzahl dieser Rollenmeißel wechseln. Ah, das erklärt natürlich, warum es jeden Tag Wartungsschichten gibt von 6 Stunden und die Maschine nur 18 Stunden tatsächlich arbeitet. Wie hält sich die Maschine denn am Felsen fest? Wie stützt sie sich ab, um diese 2000 Tonnen Kraft aufzubringen? Also es ist, wie ich vorhin sagte, eine offene Hartgesteins-Gripper-Maschine. Und dieses Wort Gripper beschreibt eigentlich die Tätigkeit dieser Maschine. Ich habe 2 große Metallplatten, die sich seitlich horizontal am Fels abstützen, und zwar mit ca. 7000 Tonnen Verspannkraft. Und die dienen als Widerlager für unsere Vortriebspressen, die dann, wie gesagt, den Bohrkopf mit etwa 2000 Tonnen nach vorne pressen. Und das abgebohrte Material wird dann irgendwie durch den Bohrkopf über Förderbänder entsorgt? Richtig, es gibt also sogenannte Räumeröffnungen, die also das Material aufnehmen, in den Bohrkopf hineinführen. Dort wird es über sogenannte Schurren eigentlich auf ein Förderband gebracht. Und dieses Förderband transportiert das Material bis in den hinteren Bereich der Tunnelbohrmaschine. Dort wird es auf Züge geladen und die Züge fahren dann zum Installationsplatz raus und werden entladen. Auf den Webseiten von Alptransit gibt es übrigens eine wunderschöne Animation zu dem Thema. Wir haben die in den Shownotes auch verlinkt. Kommt es vor, dass sich die Bohrmaschine auch mal verklemmt oder so, dass man die erstmal wieder freiräumen muss oder kommt sowas nicht vor? Also grundsätzlich sollte es bei einer Hartgesteinsmaschine nicht passieren. Wenn sie natürlich dann in geologische Zonen geraten, die sehr weich sind oder sehr druckhaft sind, dann kann das passieren. Also uns ist es einmal passiert bereits auf dem Weg von Bodio nach Faido. Die Maschine konnte diesem Druck nicht mehr standhalten. Die Kräfte, die wir aufbringen können auf den Bohrkopf bzw. auf dem Bohrkopfschild, konnten nicht mehr überwunden werden. Und dann mussten wir tatsächlich diese Maschine stoppen und überfirsten nennt man das. Das heißt, man musste oberhalb der Maschine einen Hohlraum schaffen, damit sie wieder frei kam und dann konnte man den Vortrieb fortsetzen. Wie wird diese Maschine angetrieben? Wo kommt die Kraft her für die 2000 und 7000 Tonnen Druck? Das ist elektrohydraulisch, also die ganze Maschine wird elektrisch angetrieben, aber diese Kräfte werden allerdings dann über Hydraulik aufgebracht. Wir haben gerade von den Zügen geredet, die man braucht, um den Abraum, die Tunnelbohrmaschine herauslöst, abzutransportieren. Welche Infrastruktur brauchen wir sonst noch, um so eine Tunnelbohrmaschine vernünftig einzusetzen? Die logistische Anforderungen sind sehr hoch natürlich. Also Sie brauchen natürlich einmal die Züge, um den ausgebrochenen Fels wegzutransportieren. Aber Sie brauchen natürlich auch Züge, um das gesamte Material hinein zu transportieren, was Sie brauchen, zum Beispiel um den Fels zu sichern. Das heißt, wir brauchen Felsanker, wir brauchen Bewährungsmatten, wir brauchen Ausbaubögen und dann natürlich die ganzen Betonlieferungen, Spritzbeton, um den Fels zu versiegeln und auch Ortbeton, um die Sohle herzustellen. Wir stellen die Sohle, auf der nachher die Gleise liegen, direkt auf der Tunnelbohrmaschine her. Kurzer Hinweis an dieser Stelle, Näheres zum Thema Logistik in dem 4. Interview in dieser Episode mit Ivo Bölsterli. Wie kommt die Maschine eigentlich an den Ort, wo sie bohren muss? Kommt die da am Stück? Wird die am Stück angeliefert oder wird die erst im Tunnel zusammengebaut? Also auch da haben wir einen Spezialfall hier. Wir haben die Tunnelbohrmaschine erst im Berg zusammengebaut. Das lag aber daran, dass wir im Portalbereich in Bodio sehr schlechte Felsverhältnisse hatten. Das heißt, dort konnte man keine Tunnelbohrmaschine einsetzen. Das musste also im Bagger- und Sprengvertrieb hergestellt werden. Und um dort Zeit zu sparen, hat man einen Umgehungsstollen gebaut und hat dann im Berg 2 Montagekavernen erstellt. Und in diesen Montagekavernen hat man die beiden Tunnelbohrmaschinen aufgebaut. Ist aber ein Sonderfall. In der Regel baut man solche Maschinen vor dem Portal auf. Wie lief es dann hier in Faido? Hier hat man ja quasi in der Mitte des Tunnels angefangen zu bohren und hat sich dann in die beiden Richtungen vorangearbeitet. Das sind die gleichen Maschinen, die wir auch in Bodio eingesetzt haben. Das heißt, in Bodio haben wir etwa 1,5 Kilometer von Portal weg angefangen zu bohren. Die Maschinen sind dann bis hier nach Faido gefahren und dann wurden sie nochmal umgebaut auf einen größeren Durchmesser. Auch diesen Umbau hat man unter Tage gemacht. Und die Maschinen, die von Bodio nach Faido gefahren sind, sind aber im Prinzip die gleichen Maschinen, die jetzt von Faido nach Sedrun fahren. Wir haben vorhin schon kurz erwähnt, dass die Maschine 18 Stunden am Tag in Betrieb ist, 6 Stunden Wartungsschicht, um unter anderem natürlich auch die Meißel auszutauschen. Wie stellt man sich sonst den Arbeitsalltag einer solchen Maschine vor? Ist die in den 18 Stunden mehr oder weniger in Dauerbetrieb? Mehr oder weniger ununterbrochen, aber man muss natürlich sehen, wir können immer einen sogenannten 2-Meter-Hub fahren. Das heißt, nach 2 Metern muss ich meine Vortriebsinstallation wieder umsetzen, also zum Beispiel diese Verspannplatten, die sogenannten Gripper, umsetzen. Und diese 2 Meter Vortrieb füllen auch genau einen Zug. Das heißt, wenn ein Zug voll ist, muss ich auch hinten den Zug wechseln und in der gleichen Zeit setze ich meinen Gripper um. Das heißt, ich mache immer 2 Meter Vortrieb, dann ist ungefähr 10 Minuten, Viertelstunde Pause, in der die ganzen Installationen umgesetzt werden und dann wird der nächste 2-Meter-Hub angefangen. Wie schnell ist denn dann so eine Tunnelbaumaschine? Wie viel Vortrieb pro Tag oder Monat oder was auch immer macht die? Auch unterschiedlich. Dieser 2-Meter-Hub ist je nach Geologie möglich in einer halben Stunde, aber es kann auch bis zu 2,5 bis 3 Stunden dauern. Das hängt im Wesentlichen von der Geologie ab, wenn der Fels gut ist. Wenn der Fels schlecht ist, dann hängt es im Wesentlichen von der Felssicherung ab. Dann ist nicht mehr das Bohren maßgebend, sondern die Sicherung maßgebend. Die Maschinen fahren zwischen 5 und 30 Meter pro Tag. Dann reden wir jetzt doch mal über die Sicherung. Ich gehe mal davon aus, dass wenn der Bohrkopf durch ist, dann kommt da mehr oder weniger nackter Fels raus und den muss ich dann zumindest mal so weit sichern, dass nichts runterpurzelt und niemand verletzt wird und der Tunnel einfach nicht einstürzt. Ja, das ist so. Also wie Sie sehen, ungefähr 5 Meter hinter dem Bohrkopf kommt der Fels zum ersten Mal zum Vorschein und dort arbeitet eine Mannschaft mit etwa 5 bis 6 Personen und dem Polier, also dem Aufsichtführenden, der dann auch sofort entscheiden muss, wie dieser Fels gesichert wird. Das ist noch recht einfach bei sehr guten Verhältnissen. Dort werden dann Anker und Bewährungsnetze eingebracht als Grundsicherung. Wenn der Fels schlechter wird, dann muss man auch in kürzeren Zyklen arbeiten. Also wir haben bei guten Felsverhältnissen, können wir 2 Meter am Stück im Prinzip bohren und sichern. Sobald die Felsverhältnisse sehr schlecht sind, fängt man an, diese Bohrintervalle zu verkürzen. Das heißt, man bohrt dann nur noch 1 Meter und sichert sofort und sichert dann auch sofort mit viel stärkeren Maßnahmen. Das heißt, mit schweren Ausbaubögen und mit Spritzbeton bereits ganz vorne im Bereich, wo wir den Fels zum ersten Mal sehen. Okay, dann gehen wir mal davon aus, dass der Fels gut ist. Wenn ich das richtig verstanden habe auf unserer Besichtigungstour durch den Tunnel, dann wird ja dann nach dem Bohrer zunächst mal Anker gesetzt. Richtig. Und dann Gittermatten. Und Gittermatten, ja. Das sind die beiden das sind die Grundsicherungsmittel, sage ich jetzt mal. Wenn der Fels gut ist, dann werden diese 2 Sachen eingebracht, schon alleine als Kopfschutz für die Mannschaft, die dort vorhanden ist. Also selbst wenn der Fels so gut ist, dass man eigentlich nichts einbringen würde, würde man immer zumindest Bewährungsmatten und einige Anker setzen, um die Mannschaft zu schützen. Und der Spritzbeton, der kommt später? Der Spritzbeton kommt in der Regel etwa 60 Meter dahinter. Solange der Fels gut ist und wir, weil der Spritzbeton sehr viel zeitaufwendiger ist und eine sehr große Installation braucht, versucht man den möglichst irgendwo aufzubringen, wo die Maschine noch mehr Platz hat, wo wir also größere Mengen aufbringen können. Und das ist in diesem Fall etwa 60 Meter hinter der Maschine. Dort ist ein sogenannter Spritzbetonroboter aufgebracht. Es gibt zwar immer noch einen Mann, der dort steht und mit einem Joystick diesen Roboter bedient, aber im Prinzip ist das fast eine vollautomatische Aufbringung. Was passiert, wenn denn dann tatsächlich mal Material rausbricht? Das entweder bevor die Sicherung drauf gemacht wird oder direkt danach hält die Sicherung, wenn da ein riesiger Gesteinsbrocken runterbricht. Was macht man da? Grundsätzlich bricht das Material, wenn es rausbrechen will, bricht es dann schon in dem Bereich raus. Dann lassen wir es auch rausbrechen. Das heißt, das Material fällt dann runter. Man muss einfach so lange abwarten, bis das Material dann rausgefallen ist. Und dann sichert man diesen Bereich dann trotzdem, auch dieses sogenannte Überprofil, dann trotzdem mit Felsankern und mit Bewährungsmatten und spritzt das dann anschließend mit Spritzbeton aus, sodass das ursprüngliche Profil wiederhergestellt ist. Es kommt also durchaus manchmal vor, dass das große Brocken rausbrechen, oder? Ja, es kommt durchaus vor, aber auch das sieht man dann rechtzeitig. Also heißt nicht, dass das unbedingt eine Gefahr für Mensch und Maschine ist, sondern man sieht es bereits im Vorfeld und kann dann entsprechende Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Es ist eine bestimmte Klüftigkeit oder Schichtung des Felses, die man dann sieht, wo man auch sieht, dass hinter dem Fels, hinter dem Schild kommt schon irgendwie ein großer Block raus, den man nicht halten kann. Dann fällt dieser Brocken, sag ich mal, geführt nach unten in die Sohle und wird dann dort zerkleinert und abgeführt. Das bedeutet, nach Aufbringung von Anker, Matten und Spritzbeton ist der Tunnel von seiner Stabilität her, von der statischen Stabilität her gesichert und ja. Ja, das ist so. Also das ist die unmittelbare Erstsicherung des Felses, die so lange halten muss, bis wir dann im Nachhinein, das heißt etwa 1 bis 2 Jahre später, die tatsächliche Ortbeton-Innenschale dort einbringen, die dann eigentlich die eigentliche statische Bedeutung hat. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Da werden dann Betonschalen eingesetzt oder wird diese Innenschale auch gegossen? Nein, das ist ein Ortbeton auch, das heißt aber nicht mit fertigen Betonelementen, sondern gepumpter Beton, also nicht gespritzter Beton, so wie wir das auf der Tunnelbohrmaschine machen, sondern gepumpter Beton. Dort werden also zwei große Schalungen eingesetzt, a 12 Meter Länge. Das wird richtig eingeschalt, wie man im normalen Hausbau eine Decke oder eine Wand einschalen würde, und dann wird der Beton dort eingepumpt, 25 bis 30 Zentimeter Stärke, um dann die endgültige Sicherung oder den endgültigen Tunnel herzustellen. Und was ist die Aufgabe von dieser Tunnelröhre, die dann da gebaut wird? Ist der rausgesprengte Fels, ist das Loch quasi von sich selber statisch stabil oder benötigt es die Tunnelröhre, den gegossenen Beton für die statische Stabilität? Ja, also das ist schon richtig. Die eigentliche Felssicherung findet natürlich vorne statt und die sollte eigentlich den Fels so stabilisieren, dass der Hohlraum an sich sicher ist. Dieser Beton, der nachher eingebracht wird, ist zum ein kosmetischer Beton, das heißt, man versucht eine möglichst große Windschlüpfrigkeit herzustellen in diesem Tunnel. Die Züge werden später dort mit 250 Stundenkilometer durchfahren. Das heißt, man muss dort eine sehr glatte Oberfläche haben. Er dient aber natürlich auch dazu, zum Beispiel in Störzonen, wo der Fels wirklich sehr schlecht ist, wo ich also mit meinem Spritzbeton an sich nicht mehr auskomme, dann tatsächlich eine statische Wirkung zu erzeugen. Dann wird auch diese Ortbetonschale bewehrt, das heißt, dort kommt Eisen rein. In der Regel ist diese Betonschale unbewehrt. Also das ist reiner Beton ohne eine Bewehrung, aber in Störzonen oder zum Beispiel, wenn wir jetzt alle 300 Meter unsere Querschläge anschließen an den Haupttunnel, dann werden diese Blöcke bewehrt, um dort eine statische Tragwirkung zu erzielen. Okay, dann verlassen wir mal das Bohren und Sichern und reden über das Sprengen. Wie stelle ich mir das Sprengen vor? Wird da einfach nur ein großes Loch gebohrt und es kommt eine Ladung Dynamit rein? Wahrscheinlich steckt da deutlich mehr dahinter. Ja, also es ist natürlich nicht ein großes Loch, sondern es werden viele kleine Löcher gebohrt, in die dann Sprengladungen eingeführt werden. Und dann wird dieser Querschnitt gesprengt. Das kann sein, dass es zwischen einem und, ich sag mal, 4 Meter Tiefe gesprengt wird. Auch das hängt von den Felsverhältnissen ab. Wie viel kann man tatsächlich später sichern? Wie viel ungesicherten Fels kann man stehen lassen? Das ist eigentlich ein ganz herkömmlicher Sprengvortrieb, wie man ihn auch sonst oder früher gemacht hat. Also früher gab es ja nur Sprengvortriebe und so wird es heute eigentlich auch noch gebohrt, außer dass man natürlich einen wesentlich höheren Maschinisierungsgrad hat als früher. Ja, gutes Stichwort. Mir fällt da der Begriff Bohrjumbo ein. Den habe ich mal irgendwo gelesen. So eine riesen Bohrmaschine mit 13 Krakenarmen, die gleichzeitig eine Unmenge von Löchern bohren kann. Ja, also es sind nicht 13. Es ist Bohrjumbo, heißt er schon, weil er irgendwo drei Arme hat, mit denen er praktisch die gesamte Tunnelbrust abfahren kann. Also die gesamte Fläche, die er dann abbohren muss, um eine Sprengung zu erzeugen, kann er mit diesen Armen abfahren. Das sind in der Regel 3, wenn es ein großer Bohrjumbo ist, die bohren können. Also die haben sogenannte Bohrlafetten drauf, in denen sie die Löcher bohren. Und dann zusätzlich noch einen Hubkorb, das heißt einen Korb, mit dem dann das Personal direkt an die Ortsbrust fahren kann und dort dann die Sprengladung einbringen. Wie viele Löcher pro Sprengung werden da dann gebohrt? Ja, das ist unterschiedlich. Also wir bohren jetzt zum Beispiel für einen 30 Quadratmeter Querschnitt etwa 60 bis 70 Löcher. Und welcher Sprengstoff kommt dann da zum Einsatz? In unserem Fall hier, wir bohren ja jetzt im Moment nur noch die Querschläge, oder wir sprengen nur noch die Querschläge, ist es patronisierter Sprengstoff. Das heißt, es sind so Patronen, sehen auch so ähnlich aus wie, ich sag mal, Wiener Würstchen. Die werden dann dort reingeschoben, mit einer Stange verdichtet. Und dann wird gesprengt. In großen Querschnitten oder zum Beispiel die ganze Multifunktionsschale in Faido wurde im Wesentlichen mit Flüssigsprengstoff gebohrt. Wenn man sehr viele große Mengen braucht, dann kommt dort ein Tankwagen und dann werden nur noch die Zünder eingebracht und dann werden diese Löcher vollgepumpt mit flüssigen oder so mit so einer Art Gelmasse, die dann vollgepumpt wird und dann wird so gesprengt. Das ist also die neueste Sprengtechnik eigentlich. Und der Grund, warum man viele kleine Löcher bohrt und mit vielen kleinen Ladungen sprengt, hat damit zu tun, dass man die Gesamtsprengwirkung besser dosieren können möchte, sodass man natürlich nicht riskiert, dass irgendwie der halbe Berg umfällt, wenn man zu viel Sprengstoff einbringt. Man stuft das ab. Man stuft auch die Sprengladung ab. Das heißt, nach außen hin wird es immer weniger, damit man natürlich versucht, außen möglichst ein gutes Profil zu erzeugen. Auch außen sind die Lochabstände viel enger. Und die Sprengladung viel kleiner, sodass man sozusagen den Fels direkt an der gewollten Ausbruchkante abreißt. Ich denke mal, dass sowohl beim Sprengen als auch beim Bohren wichtig ist, was auf einen zukommt, also welche Art von Gestein man auf den nächsten Metern vor sich hat. Ja. Wird da eine Probebohrung gemacht? Ja, grundsätzlich schon. Also vor allen Dingen beim Maschinenvortrieb, wie wir ihn jetzt machen, machen wir eine Vorauserkundung. Die besteht in der Regel aus einer Sondierbohrung über das Schild hinaus, also über die Maschine hinaus, etwa 100 Meter nach vorne. Und dort kann man dann zumindest eine Veränderung des Felses erkennen. Diese sind zerstörende Bohrungen, das heißt, wir gewinnen dort keine Kerne, sondern wir sehen nur, wie schnell ist die Vortriebsgeschwindigkeit dieser Bohrung. Daran kann man sehen, wie weich oder wie hart das Gestein ist. Und das zweite wesentlichen Punkt ist, dass man dort erkennen kann, ob wir Wasseranfall haben oder nicht. Ja, stimmt, Wassereinbruch. Was macht man in so einem Fall? Also grundsätzlich kann man gegen Wasser natürlich erstmal nicht viel tun. Das Wasser lässt man mal laufen. Wenn es ab einem bestimmten Maß wird es dann zu viel, dann versucht man vorab den Fels oder den Boden zu injizieren. Das heißt, dort einen Injektionsschirm aufzubauen und dann die Maschine einigermaßen trocken da durchzuführen. Insbesondere gibt es natürlich das Problem, dass wenn Sie zu viel Wasser dem Fels entziehen, dass Sie dann an der Felsoberfläche oder an der Erdoberfläche Setzungsmulden bekommen und dann entsprechende Schäden verursachen können. Wir haben das hier im Teilabschnitt Zitronen schon erlebt, dass man also dort Wasser entzogen hat dem Fels und obwohl man 2000 Meter Überdeckung hatte, dann bereits Bewegungen bekommen hat in einer Staumauer, die dort oben ist. Die war nicht besorgniserregend, aber es war schon eine wichtige Erkenntnis, dass man selbst bei 2000 Meter Überlagerung noch eine Setzungsmulde bekommt an der Erdoberfläche. Das ist eigentlich ganz erstaunlich. Bei uns war es so, dass wir eigentlich die kritischste geologische Formation durchfahren mussten hier in Faido, nämlich die Piora-Mulde, wo bis zu 180 Bar Wasserdruck prognostiziert war. Dort hat man bereits vor 10 Jahren einen Sondierstollen gebohrt, um festzustellen, ob man dort mit einer Tunnelbohrmaschine überhaupt durchfahren kann. Dort hat man dann festgestellt, dass das geht. Und in dem Bereich, wo wir durchfahren, wurde dann ein Marmor erkundet und wir haben diese Zone vor einem halben Jahr durchfahren und haben dort auch sehr schönen weißen Marmor vorgefunden, ohne Wasser, sodass man diese Zone problemlos durchfahren konnte und jetzt eigentlich das letzten Widerstand des Berges gebrochen hat. Wir haben zwar immer noch 5 Kilometer zu bohren vor uns. Diese Zone ist die am wenigsten erkundete auf der ganzen Strecke, weil wir eben Überlagerung haben bis zu 2,5 Kilometer, was entsprechende Prognoseunsicherheiten hat. Ebenso gilt das für das Wasser und auch für die Felstemperaturen, die prognostiziert sind bis 55 Grad. Und dort müssen wir natürlich dann entsprechende Kühlungsmaßnahmen vorhalten, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, dort zu arbeiten. Unsere Arbeiter dürfen nicht mehr als 28 Grad oder nicht einer höheren Temperatur als 28 Grad ausgesetzt werden. Und da braucht es natürlich entsprechende Kühlinstallationen. Was würde man denn im Prinzip lieber machen? Bohren oder sprengen? Was ist effizienter? Also da muss man natürlich eine Kosten-Nutzen-Rechnung machen. Grundsätzlich ist Maschinenvortrieb deutlich schneller als ein Sprengvortrieb. Wenn Sie kurze Vortriebe haben, lohnt sich eine Tunnelbohrmaschine nicht, denn Sie haben dort eine Einmalinvestition einer gewaltigen Maschine. Die Maschinen, die wir hier eingesetzt haben, die kosten ca. 30 Millionen Schweizer Franken, also 20 Millionen Euro pro Stück. Und diese Investition muss sich natürlich oder rentiert sich erst ab einer gewissen Länge. Bei einem Sprengvortrieb haben Sie viele kleine Geräte, wobei klein in Anführungszeichen ist, das sind natürlich auch Dumper und Radlader und wie gesagt die Bohrjumbos, Spritzgeräte, aber eben viele kleinere Geräte, die dort umeinander fahren und die Vortriebsgeschwindigkeiten sind doch deutlich geringer beim Sprengvortrieb als beim Maschinenvortrieb. Wie gefährlich ist denn das Ganze? Zynisch gefragt, mit wie viel Toten pro Kilometer rechnet man? Ich habe da schon ziemlich erschreckende Statistiken gesehen. Es gibt nicht immer Tote, aber es gibt, man muss damit rechnen einfach in unserem Beruf. Das ist bei diesen, so gut der Hund, so hoch der Maschinisierungsgrad auch ist inzwischen oder der Mechanisierungsgrad auch ist inzwischen, besteht immer die Gefahr, dass man Schadenfälle hat und Unfälle, schwere Unfälle und eben auch Todesfälle. Das ist uns auch nicht erspart geblieben. Wobei die Todesfälle heute nicht mehr auftreten im Vortrieb selber oder fast nicht mehr im Vortrieb selber, sondern in der Regel durch Maschinen, die dort eingesetzt sind. Also vom Radlader überfahren oder so? Richtig, so ist es. Also das ist in der Regel so. Das ist beim Sprengvortrieb heute natürlich immer noch gefährlicher als beim Maschinenvortrieb, den wir haben. Beim Sprengvortrieb fahren einfach viel mehr Fahrzeuge unkontrolliert, also nicht geführt in dem Vortrieb, während wir auf der Tunnelbohrmaschine eigentlich überhaupt noch keinen schweren Unfall hatten. Also das muss man wirklich sagen. Wir hatten auch 2 Todesfälle, die wurden vom Zug überrollt. Die Mitarbeiter, auch sehr, sehr unglücklicher Unfall. Grundsätzlich ist aber heute die Unfallstatistik sehr, sehr gut, muss man sagen, obwohl eine Unfallstatistik eigentlich nie gut ist, aber sie ist hat einen sehr positiven Trend. Wir haben kaum Todesfälle auf der gesamten Strecke. Man muss sagen, vor 10 Jahren, als wir Tunnel gebaut haben, hat man gesagt, pro Kilometer Vortrieb gibt es einen Toten. Das ist heute natürlich längst nicht mehr so. Und wir sind natürlich alle froh, dass wir das nicht mehr so häufig erleben müssen, wie wir das, wie schon der Fall war. Wir haben also immer an den Portalen eine Statue der Heiligen Barbara stehen und auch immer eine Dame, die dann sozusagen die Vertretung übernimmt. Das ist unsere sogenannte Stollenpatin, die also stellvertretend für die Heilige Barbara die schützende Hand über die Mineure hält. Und jedes Jahr am 4. Dezember stellen wir also die Arbeiten ein für 24 Stunden, feiern eine heilige Messe im Tunnel selber mit unseren Mineuren und geben ihnen dann 24 Stunden frei, um die, sagen wir mal, hoffentlich dann unfallfreie Zeit entsprechend zu feiern. Okay, wunderbar. Dann bedanken wir uns für das Gespräch, für das sehr interessante Gespräch. Gern geschehen. Und nach der nächsten Musik geht's weiter mit der Logistik, mit Ivo Bölsterli. Cause I really wanna shine. So, inzwischen sind wir nach Bodio gefahren. Das ist noch ein Stückchen weiter südlich von Faido. Und das ist der Südausgang des Gotthard-Basistunnels. Das heißt, hier ist auch nochmal eine große Baustelle. Wir wollen jetzt noch mit Herrn Bölsterli sprechen, dem Leiter der Logistik. Herr Bölsterli, stellen Sie sich doch einfach kurz vor. Also mein Name ist Ivo Bölsterli. Von Beruf bin ich diplomierter Bauingenieur ETH. Und meine Aufgabe auf dieser Baustelle ist die des Chefs der Logistikabteilung. Und das bedeutet insbesondere eben die ganzen Materialien in den Tunnel reinbringen, aus dem Tunnel rausbringen, die ganzen Transporte, schauen, dass es klappt. Also eben die ganze Baulogistik. Und Sie kümmern sich aber nur um Maschinen und Materialien und nicht um die Organisation von Arbeitskräften? Doch, auch da kümmere ich mich drum. Also vor allem die Planung, wo welche Menschen eingesetzt werden. Aber dann das tägliche Arbeiten mit den Menschen, das ist dann der Job von den Dispo-Bauführern oder den Personen vor Ort. Vielleicht können Sie uns ja am Anfang mal einen kurzen Überblick geben, was Logistik auf dieser Baustelle alles bedeutet. Also die Logistik hier auf der Baustelle in Bodio beinhaltet eigentlich viele Sachen. Das eine ist die Versorgung und Entsorgung der verschiedenen Teilbaustellen im Tunnel drin, sprich unter Tage. Die Versorgung beinhaltet aber auch die Versorgung über Tage, sprich, dass die Materialien, die im Tunnel gebraucht werden, überhaupt erst auf die Baustelle kommen, also die Bestellungen extern und auch dann die Annahme dieser Waren, wenn sie von extern kommen. Dann, um die Waren überhaupt in den Tunnel reinbringen zu können, haben wir ein Schienennetz im Tunnel drin und auch draußen. Das Ganze muss unterhalten werden und auch gebaut werden. Also auch der Gleisbau ist Sache der Logistik, also der Unterhalt und die Weicheneinbauten. Weiter muss der Tunnel auch sonst unterhalten werden, sprich Tunnelreinigung oder auch Lüftungsumbauten. Auch da ist die Logistik mit involviert. Und dann auch die ganzen Transporte in den Tunnel rein, aus dem Tunnel raus, also sprich die Lokführer, sei es von Materialzügen als auch von Personenzügen. Dann über Tage, schon erwähnt, ist ja der Materialeingang. Das ist also vor allem das Magazin oder auch dann der Platzdienst, der die Materialien annimmt und dann auch wieder auf die Züge verlädt und in den Tunnel reinbringt. Dann, wenn das Material aus dem Tunnel rauskommt, das Ausbruchsmaterial, das muss auch entladen werden draußen. Das ist dann zum Beispiel die Rotationskippanlage, die das Material verarbeitet, kippt, bricht und an unsere Nachbarlose abgibt. Weiter aus dem Tunnel raus kommen auch die Betonzüge, die den Beton vorhin reingebracht haben. Die sind draußen zu reinigen und das Wasser dieser Züge ist ebenfalls zu reinigen und dann an einen Nachbarlose abzugeben. Auch da der Waschplatz ist ebenfalls Aufgabe der Logistik. Und weiter auch noch im rückwärtigen Bereich ist eine Schlosserei, wo auch die Logistik mit reinspielt, aber dann bereits auch die maschinentechnische Abteilung und dort vor allem auch die Lokwerkstätten, dass das Ganze funktioniert. Und vielleicht noch übergeordnet im Ganzen ist bei uns der Disponent auf der Baustelle, ist eigentlich die zentrale Person, die Drehscheibe mittendrin, die schaut, dass alle diese Rädchen der Logistik ineinander greifen, dass alle Menschen von der Logistik wissen, was eigentlich abgeht, damit eben die Versorgung jederzeit sichergestellt ist. Für so ein Großprojekt, wie wir es hier haben, ist die Logistik sehr komplex und sie darf nicht unterschätzt werden. Sie ist eigentlich mit der Logistik oder auch den ganzen rückwärtigen Bereichen, wie die maschinentechnische Abteilung, also sprich die Werkstätten, mit diesen Bereichen steht und fällt eigentlich auch ein Projekt. Man muss dort schauen, dass man genügend Ressourcen einsetzt, richtig einsetzt, damit man die Teilbaustellen vorne füttern kann, damit die am Leben bleiben können. Wenn wir uns zunächst den Reintransport anschauen, was muss alles rein in den Tunnel? Vermutlich Menschen vor allem und Beton. Beton, dann auch die Baumaterialien für die Sohle zum Beispiel oder auch die Ausbruchssicherungsmaterialien und die Menschen, jawohl. Also für die Menschen, das ist in erster Linie die Schichten, die rein müssen. Und da gibt es einen strikten Personenfahrplan, auf die Schichtzeiten abgestimmt und zwischendurch auch die Personenzüge, wenn die Bauleitung rein will oder sonst Besucher rein wollen. Also da gibt es einen Fahrplan und das ist es dann eigentlich bereits. Wie viele Personen sind das ungefähr pro Schicht? Pro Schicht, das sind um die 20 bis 30 Personen, die da reingehen. Ah ja, 20 bis 30 nur. Ja, also das ist pro Tunnelbohrmaschine und Schicht. Mir fällt gerade ein, ich habe im Tunnel gar keine Toiletten gesehen. Wo sind die denn da? Auf den Tunnelbohrmaschinen gibt es die Toiletten, auf dem Wurm selbst auch wieder und auch im rückwärtigen Bereich gibt es sporadisch bei Querschlägen, dass man Toiletten hat oder direkt bei den einzelnen kleinen Teilbaustellen haben die Toiletten, die sie mitführen können. Das ist auch gar nicht so einfach, weil es gibt ja die herkömmlichen Toi-Toi-Toiletten. Die sind aber leider ein bisschen zu hoch, also die können wir gar nicht auf unsere Züge laden und reinbringen. Das heißt, wir haben dort eigentlich den Unterbau genommen oder eigentlich das Innenleben und dann eine kleine Holzbaracke rundherum gebaut, die wir rein und raus bringen können. Aber ist auch wie bei der SBB oder bei den Deutschen Bahnen auch ein logistisches Problem. Das muss irgendwann rauskommen, muss gereinigt werden, wieder reingebracht werden. Wie viele Loks oder Wagen haben Sie denn insgesamt für die Transporte? Also da haben wir um die 60 Lokomotiven und Wagen gegen 500 Stück, alles zusammen. Okay, wir haben Menschen und Materialien reingebracht. Raus muss ja vor allem der Ausbruch. Wie funktioniert das denn? Also es kommt in Schotterzügen zum Tunnel raus. Das ist also ein Zug, der besteht aus zwei Lokomotiven, vorne und hinten. Und mittendrin sind 12 Schotterwagen. Die sind leer 15 Tonnen und beladen sind die rund 60 Tonnen schwer, können rund 22 Kubikmeter Ausbruchmaterial hinausfügen. Das heißt, ein Schotterzug, wenn er voll beladen rauskommt, der führt dann zwischen 500 bis 600 Tonnen Material mit, das er rausbringt über Tage. Draußen kommt der Zug in die Rotationskippanlage. Das kann man sich so vorstellen, der Zug fährt auf eine Brücke drauf. Die eine Lok steht dann bereits über der Brücke hinweg. Die ersten 5 Wagen stehen auf der Brücke und die letzten 5 oder die letzten 7 Wagen stehen auch wieder eigentlich vor der Brücke. Die Brücke, die packt dann die Wagen, also sprich, sie klemmt die Räder fest und greift auch oben in die Wagen rein, um die so zu halten. Und dann dreht sich die ganze Brücke um die eigene Achse und kippt so die ersten 5 Wagen. Dann dreht sie sich zurück, die Wagen werden gelöst, der Zug fährt weiter in die nächste Entladeposition und die nächsten 5 Wagen werden gleich gepackt, die Räder und auch der Kasten oben wird wiederum gedreht, zurückgedreht und so weiter, bis der ganze Zug entladen ist. Und wie groß sind die Gesteinsbrocken, die da rauskommen? Die Steinstücke, das ist von Sand, ganz fein, aber auch bis Blöcke zu 80 cm Länge. Es kam auch schon vor, dass da ein 2 Meter Brocken drin lag. Aber diese ganz großen Brocken, die kommen dann von der Querschlagbaustelle, nicht von der Tunnelbohrmaschine. Wenn es dann einmal gekippt ist, das Material, ist es ein sogenannten Schubaufgeber. Dieser Schubaufgeber fördert das Material seitwärts, 2 Meter seitwärts auf ein Abzugsförderband. Und mit dem Abzugsförderband geht es raus aus der Rotationskippe in einen Brecherturm, wo das grobe Material zum ersten Mal gebrochen wird und dann über ein weiteres Übergabeband ans Nachbarlos gegeben wird. Und das Nachbarlos verarbeitet das nachher weiter zu Betonzuschlagstoffen oder dann auch führt es in die Deponie ab, wenn es nicht mehr gebraucht werden kann. Wir haben vorhin schon gehört, dass irgendwo hier in der Nähe ein Tunnel extra durch einen Berg gebaut wurde, um da ein Förderband durchzuführen. Das ist richtig, ja. Das ist unser Nachbarlos, das Los 506. Die haben ein Förderband, das direkt in die Deponie geht für Material, das einerseits nicht mehr gebraucht werden kann, aber glaube ich, auch für Material, das auch zwischendeponiert wird und dann später wieder gebraucht werden kann. Und das Material direkt von der Baustelle im Tunnel über ein Förderband raus zu transportieren, war keine Option? Das wäre sicher eine Option gewesen, von der Tunnelbohrmaschine bis ganz raus. Wurde auch ganz am Anfang der Baustelle geschaut, wollen wir das machen oder nicht. Man hat dann einen Vergleich gemacht zwischen Bahnbetrieb und Förderbandbetrieb. Und beim Förderbandbetrieb hat man vor allem die Angst gehabt, dass wenn mal ein Defekt von diesem Band ist, sprich eine Stange, die das Band aufschlitzt oder sonst irgendetwas, dass dann der Stillstand, das Risiko eines Stillstandes viel größer ist als bei Schotterzügen. Und all diese Aspekte zusammen, die Kosten und die Gefahren gegeneinander aufgewogen, haben dann die Baustellenleitung dazu bewogen, dass man Bahnbetrieb gemacht hat. Was ist eigentlich beim Tunnelbau der zeitliche Flaschenhals? Ist das die Tunnelbohrmaschine, die nicht schneller bohren kann? Oder die Zeit, die man braucht, um Materialien rein- oder rauszubringen? Oder eventuell Sicherheitsaspekte? Hier würde ich sagen, eindeutig die Logistik. Weil es muss sehr viel Material in den Tunnel rein, muss sehr viel aus dem Tunnel raus. Wir haben 2 Gleise, die in den Tunnel reingehen. In Faido selbst, in der Multifunktionsstelle, hätten wir eigentlich 4 Gleise. Also beide Tunnels, 2 Gleise. Aber es sind so viele kleine Teilbaustellen und mittendrin, dass wir auf langen Strecken Einspurbetrieb haben. Das heißt also, alles Material, das rein oder raus muss, alle Züge, die müssen über ein einziges Gleis nach Faido, über Faido hinweg, Richtung Sedrun und auch zurück. Und wenn man dann bedenkt, dass zum Beispiel gerade jetzt steht ja der Wurm dort, sperrt ein Gleis, also nur ein Gleis dort befahrbar und das Ganze über eine Länge von 1 bis 2 Kilometern. In diesem Bereich wird gearbeitet auf dem Wurm. Das heißt, wir dürfen nur mit 5 km pro Stunde vorbeifahren. aus Sicherheitsgründen. Jetzt kann man sich ausrechnen, was bedeutet, wenn man da auf 2 Kilometer mit 5 km/h durchfährt. Es ist ein Zug, der durch will, ein Zug, der in die Gegenrichtung will. Der muss dann warten. Und wenn es mehrere Züge hintereinander kommen und durch wollen, dauert es natürlich umso länger, bis dann wieder überhaupt ein Zug in die Gegenrichtung fahren kann. Und das allein bremst schon sehr viel. Wie schnell fahren die Züge im Normalbetrieb? Im Normalbetrieb fahren sie im Moment zwischen 6 und 28 Stundenkilometern. Sie könnten eigentlich 30 bis 32 fahren. Wir haben sie aber reduziert aus technischen und betriebssicherheitlichen Gründen für den Schienenunterbau wegen den Schlägen, die es gibt auf die Gleise und so weiter. Haben wir gesagt, wir blockieren die Züge auf 28. Gibt es dann da wie bei den richtigen Eisenbahnen so eine Art Leitstand oder wird wie bei den Straßenbahnen auf Sicht gefahren? Nein, wir haben auch einen Leitstand hier bei uns. Und es ist sehr eindrücklich. Also am Anfang hat man das, ich denke mal, schon fast unterschätzt, was es eigentlich bedeutet. Eben 15 Kilometer allein bis Faido und dann von dort auch nochmals eine große Strecke nach Sedrun und mittendrin die MFS. Also sehr viele Weichen, die man bedienen muss und eben sehr viel Zugbetrieb auch. Also es ist sehr, sehr anspruchsvoll. Und auch nicht zu unterschätzen sind die sprachlichen Schwierigkeiten. Wir haben hier die italienische Sprache, wir haben die deutsche Sprache. Also die auf der Leitstelle müssen beide Sprachen sprechen. Ja, es ist nicht immer sehr einfach, aber sehr interessant immer. Die Lokführer hier, das sind ja wahrscheinlich keine SBB-Lokführer, sondern Arbeiter, die eben Lokfahren gelernt haben. Jawohl, das ist so. Also die werden bei uns zum Lokführer ausgebildet. Mittlerweile ist es so, dass die arbeiten im Deckkadenbetrieb, also sie sind 8 Tage hier arbeiten, machen 6 Tage frei, wieder 8 Tage hier. Und auch die Ausbildung haben wir dementsprechend so organisiert. Die ersten 8 Tage werden die hier ausgebildet auf dem Platz, Übertage, lernen die mit der Lok umzugehen, also rangieren, ankuppeln, abhängen, sie lernen die Lok kennen und lernen auch die Sicherheitshandgriffe kennen, also auch Bahnbetriebsreglemente und so weiter. Machen am Ende der ersten Dekade, also nach diesen 8 Tagen, machen sie eine Prüfung und wenn sie die bestehen, dann werden sie eigentlich für den zweiten Teil zugelassen. Das tönt jetzt so. Ja, es ist einfach so, dass sie dann die nächste Dekade weitermachen dürfen. Und in der zweiten Dekade fahren sie nochmals mit einem Instruktor eine Woche lang auf den verschiedensten Zügen in Tunnel rein und raus, lernen so nochmals das Handwerk. Und wenn das auch gut klappt, werden sie in der dritten Dekade mit alten Hasen mitgeschickt auf den Zügen, auf denen sie später fahren sollen und sind dann eigentlich nach 3 Dekaden Flücke. Das heißt aber auch dort, eigentlich geht es 1,5 Monate, bevor überhaupt ein neuer Lokführer selbst fahren kann. Das heißt, wenn ich heute sehe, ich habe einen Lokführerbedarf, ist eigentlich schon zu spät. Ich muss eigentlich früh genug wissen und früh genug mit der Ausbildung beginnen diese Leute. Und die Lokführer sind dann ausschließlich Lokführer und machen keine anderen Arbeiten mehr, außer vielleicht mal im Notfall? Es sind eigentlich ausschließlich Lokführer, aber bezogen auf die Funktion haben sie auch nebendran Arbeiten, die sie machen müssen. Also der Schutterzugfahrer zum Beispiel, der fährt auf der Tunnelbohrmaschine den Wagen, der das Förderband entlädt. Das ist ein Wagen, der längs des Zuges mitfährt und dann das Material in den Schutterzug kippt. Oder der Betonzugfahrer ist klar, wenn der rauskommt, muss der auch noch helfen, seinen Zug zu waschen. Aber damit hat es sich dann eigentlich auch. Reden wir vielleicht mal ein bisschen über die Belüftung, denn das ist ja auch Teil der Logistik. Jein, also in der Logistik sind wir eigentlich unterstützend tätig. Die Lüftung selbst, die wurde von Experten berechnet, wie sie funktionieren soll und auch so aufgebaut. Die Lüftung ist eigentlich so, dass die Luft im Tunnel drin reingeblasen wird. Und dann ab irgendeinem Zeitpunkt wird es über Ventilatoren, über Lutten vorgeblasen auf die TBM, aber das ist eigentlich immer erst auf den letzten Kilometern. Und dieser Lüfterwagen, von wo die Luft eigentlich vom Tunnelquerschnitt angesaugt wird und in die Lutten reingeblasen wird, die werden sporadisch umgesetzt und diese Aufgabe, die hat die Logistik. Also den vorsetzen um einen Querschlag und dann die Lutte auch abbauen, das ist Sache Logistik. Ansonsten sind dort vor allem die Elektriker gefragt, die schauen müssen, dass die Ventilatoren immer laufen und die maschinentechnische Abteilung, die ebenfalls dafür verantwortlich sind, dass sie laufen. Gibt es eigentlich im Tunnel dann zu jeder Kleinbaustelle eine Schienenverbindung oder gibt es da auch Bereiche, wo dann eben PKW oder LKW fahren? Das gibt es nicht. Nein, das ist alles per Bahnbetrieb erreichbar. Außer im Faido natürlich, weil dort sehr viele Nebenbaustellen sind, also neben den Haupttunneln. Dort ist klar, dort ist per LKW. Aber sonst im Haupttunnel ist alles Bahnbetrieb. Wie ist es mit den Maschinen, die hier im Einsatz sind? Sind die alle extra gekauft worden oder kann man sowas auch leasen zum Beispiel? Also bei den Zügen ist es so, da wird alles nur für diese Baustelle gekauft. Bei den Kleingeräten, sprich von Backern und so weiter da gibt es, dass wir eingemietet haben, also von unseren eigenen Firmen oder auch von externen Firmen oder Lieferanten, also wie Volvo oder Caterpillar, dass man da Geräte einmietet. Gut, jetzt haben wir schon darüber gesprochen, wie das Material in den Tunnel reinkommt, beziehungsweise wie Material aus dem Tunnel wieder rauskommt. Aber irgendwie müssen die ganzen Sachen ja auch erstmal hier an den Ort kommen. Jetzt sind wir hier in einem Bergtal. Wird hier alles per LKW antransportiert oder per Schiene? Wie geht das? Das ist teils, teils. Also die großen, also die Materialien, die wir eigentlich andauernd brauchen, da sind wir eigentlich verpflichtet, dass die per Bahn angeliefert werden. Dort vor allem die Stahlbögen, die für die Sicherung gebraucht werden, oder auch dann die Rohre, die eingebaut werden in die Sohle oder Abdichtungsmaterial für das Innengewölbe. Dort ist zu sagen, eben die großen Lieferungen, die großen Mengen, aber nur jene, die nicht aus dem Tessin kommen. Also was hier aus dem Kanton kommt, das dürfen wir per LKW anliefern lassen. Das sind zum Beispiel die Anker, die werden aus dem Kanton Tessin oder aus Kanton Graubünden, aber auch hier, das ist auch südlich des Gotthards, die werden per LKW geliefert. Aber sonst die großen Mengen, die per Bahn. Und Kleinmaterial, das dürfen wir per LKW anliefern. Und beim Transport auf der Schiene, das sind dann extra Züge, die für die Baustelle hier unterwegs sind? Das ist alle zwei Tage etwa ein Transport, aber das sind nicht Züge von uns, sondern wir haben hier ja das alte Stahlwerk in Monteforno, wo auch ein Schienenlieferant ist, die Tensol Rail, die arbeiten dort. Die haben Züge, die dorthin fahren und dann sind auch manchmal Wagen von uns drin. Die Aufgabe dann von Tensol Rail ist, dass sie unsere Wagen ausrangiert und zu uns ins Werk schiebt. Und wir haben auch dort eine große Halle gemietet in Monteforno draußen. Das ist rund 7 Kilometer von hier, von der Baustelle weg. Die Wagen kommen dort rein, werden abgestellt, wir bekommen die Nachricht und müssen dann jemanden hinschicken, um diese Wagen zu entladen. Das klingt aber so, als ob die Logistik über Tage im Vergleich zu der Untertage eher kein Problem ist. Wenn es organisiert ist dann und die Leute wissen, was wo läuft, dann ist kein Problem. Aber es sind eben sehr viele Sachen, die gemacht werden müssen und man muss ganz genau wissen, was alles geschieht, weil oft sieht man sehr viele Sachen gar nicht, die eigentlich abgehen in der Logistik über Tage. Zum Beispiel eben, dass da ein Zugang kommt, das muss jemand wissen, da muss dort einer hingehen mit dem LKW, lädt den Zug ab, muss es vielleicht zwischendeponieren, das Material in dieser Halle, dann lädt er es auf den LKW auf. Das Material kommt per LKW auf die Baustelle in ein weiteres Zwischendepot und dann von diesem Zwischendepot muss es wieder einmal aufgeladen werden auf einen LKW, dann direkt zu einem Portalkran gefahren werden, wo es dann später auf den Zug geladen wird und in den Tunnel reingeht. Also es wird schon 2 bis 3 Mal umgeladen, bevor es überhaupt beim Zug ist, auf den es geladen werden muss. Diese vielen Förderbänder, die man hier über Tage sieht, werden die einmal so aufgebaut und sind dann fix in ihrer Position oder werden die immer wieder woanders hingestellt oder hingelenkt im Verlaufe des Baus? Diese Förderbänder sind eigentlich fix für die ganze Bauzeit. Sie können geschwenkt werden, einzelne Bänder, aber im Normalfall sind dann auch nachher LKWs, die das Material weiterführen oder Radlader, die das Material herumschieben. Gibt es spezielle Software, die die Logistik auf so einer Baustelle unterstützt? Es gäbe sicher Software, aber ob die dann genau für die Baustelle gehen würde, das glaube ich jetzt weniger. Vor allem auch halt, weil eine Baustelle kann man in einem gewissen Sinn planen, aber irgendwo sind halt auch Grenzen gesetzt. Der Vortrieb, der ist von der Geologie abhängig, der ist von der Maschine abhängig, der ist von den Menschen abhängig. Da kann so viel geschehen, dass eigentlich man könnte einen Taktfahrplan zum Beispiel machen für die Tunnelbohrmaschine, dass eben alles schön strukturiert abläuft, aber irgendwas kommt immer dazwischen und schon muss man sich wieder anpassen. Und eben schon das allein setzt Grenzen auch für ein Softwareprogramm, denke ich. Damit sind wir am Ende des Gesprächs mit Ivo Bölcerli, bei dem wir uns nochmal ganz herzlich bedanken. Wir sind aber auch endlich am Ende der gesamten Episode und bedanken uns nochmal ganz herzlich bei allen unseren Gästen. Besonders bedanken möchten wir uns auch bei Monika Knapp von der Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Alptransit, die diesen Tag für uns hervorragend organisiert hat, die uns den ganzen Tag betreut hat und ohne die das hier so in dieser Form ganz sicher nicht möglich gewesen wäre. Zum Schluss bedanken wir uns natürlich wie üblich bei euch, den Zuhörern, fürs Runterladen und Zuhören und freuen uns auf die nächste Episode in circa einem Monat. Tschüss!